Ich rolle einfach mal los. Wie lang ist denn das mal? Keep rolling, rolling. Ach, you wir don't haben uns want doch, to know. Wir, genau, das sind doch bürgerliche Kategorien. Dieses Pferd sind wir schon lange entglitten. Ja. Länge, Qualität, Korrektheit. Ja. Sowas geben wir uns nicht ab. Jetzt, ja, Moment, aber Korrektheit geben wir uns schon ab. Jetzt, wenn ich den Knopf zum Losrollen finden würde, hätte ich ja auch jetzt sofort, aber irgendwie jetzt. Roll die Folge los. Ihr Geschichtswissen haben Sie aus Videospielen, Ihre Umgangsformen von Reddit und Ihren Humor. Ach, reden wir nicht weiter drüber. Sie heißen Philipp, Dominik und Jürgen und Sie erzählen euch Dinge über die Vergangenheit, die ihr so garantiert noch nie gehört habt. Erklär doch mal, Jürgen. Willkommen bei Ach, dem Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Hallo, wir sind's. Hier sitzen mal wieder zusammen. Der korrekte Dominik. Das ist absichtlich verwirrend, was du machst. Der Jürgen, ich habe vergessen, was dein Adjektiv ist. Der Kluge. Ah, da ja. War's. Und ich, der Philipp. Wir sind so ein unhöflicher Haufen, das ist immer ich bin deswegen. Auch noch da. Ja. Das hat ja mal wieder super funktioniert hier. Ich bin glücklich. Aber weißt du was, unsere Hörer verzeihen uns alles. Habe ich alles. Festgestellt. Das glaube ich nicht. Naja, nachdem wir das letzte Mal schon wieder technisch die Episode irgendwie verkackt haben und es überhaupt nicht eskaliert ist, sondern ganz im Gegenteil, die Leute uns auf Twitter noch Hinweise gegeben haben, wo denn der Fehler zu suchen ist und wie wir es besser machen können, fand ich schon sehr gut. Vielen herzlichen Dank an alle da draußen und all diejenigen, die gesagt haben, boah, die Folge ist audiotechnisch ein bisschen schwer zu ertragen diesmal, haben die Möglichkeit natürlich jetzt schon die gefixte Folge runterzuladen. Also haben wir uns jetzt doch für die Story entschieden, weil wir haben noch lange überlegt, ob wir die Wahrheit sagen, dass wir einfach die Downloadzahlen künstlich nach oben tragen wollten. Den Gag haben wir aber schon ein paar Folgen früher schon mal verraten. Ja, wir haben ja jetzt vielleicht neue Hörer. Ach so. Und Hörerinnen. Warum könnten wir denn neue Hörer haben, Jürgen? Ich weiß nicht. Wir waren ja lange der Annahme anheimgefallen, dass Print tot sei. Aber wir wurden eines Besseren belehrt. Vielen Dank an die Nürnberger Nachrichten, die einen sehr, sehr schönen Artikel über uns geschrieben haben. Und ein herzliches Hallo an alle, die uns jetzt hören, weil sie von der Zeitung über uns erfahren haben. Hallöchen! Nee, weil sie über die Zeitung von uns erfahren. So rum klingt es besser. Wir sind diese Menschen in diesem Internet. An diesem heutigen Donnerstag, an dem wir aufnehmen, haben wir tatsächlich auch den ersten nachweisbaren Hörer aus diesem Artikel. Und zwar hat uns der Maleus heute einen Kommentar hinterlassen. Servus, wollte nur mitteilen, dass ich tatsächlich durch das Zeitungsinterview aus den NN, auf euch gestoßen bin. Tolles Format, hochspannend, informativ, witzig und sympathisch präsentiert. Als Geschichtslehrer finde ich diese Form der Geschichtsvermittlung absolut begrüßenswert. Ich empfehle euch auf jeden Fall weiter. Freue mich schon darauf, mich durch euer Episodenarchiv zu hören. Weiter so. Oh Gott, ich habe so das Bedürfnis, gerade vor Freude auf dem Tisch ein bisschen so rumzutrommeln. Ich habe das Bedürfnis, dem Dominik zu erklären, dass es den NN heißt. Den also Nürnberger Nachrichten. Ja, ich bin nicht in der NN drauf, ja, den NN. Das ist vollkommen richtig. Aber dann ist, glaube ich, halt wieder die Frage, ob du das ausgeschriebene Wort eigentlich nimmst oder das lautmalerische NN. Nee, weil das ist ja eine Abkürzung, also eigentlich. Genau. Genau. Genau. Ich gebe dir recht. Also ich gebe euch sozusagen beiden recht. Das ist schön, ich habe gerne recht. Salomonisch. Es haben auch andere Leute gerne recht, zum Beispiel Caligula, der mich völlig zu Recht nach der letzten Folge darauf hingewiesen hat, dass ich einen Richard Parker unterschlagen habe. Oh nein! Ihr erinnert euch, dass ich euch erzählt habe von diesem Löwen? Ja. Yeah. Diesem Tiger? Life of Pi. Vorangefallen, es war ein Tiger. Das Leben des Kuchen. Es war überhaupt kein Löwe. Genau, und da ist mir eine Figur nicht mehr eingefallen. Ich habe, glaube ich, sogar noch darüber geredet, dass der Richard Parker seine Inspiration aus zwei Schiffbrüchigen zieht. Genau, also dieser genau. Tiger. Und der zweite ist eine Figur von Edgar Allan Poe. Der einige Jahre vor diesem tatsächlichen Schiffbruch der Mignonette eine sehr, sehr ähnliche Geschichte aufgeschrieben hat mit einem Schiffbrüchigen, der Richard Parker hieß. Ah. Die Inspiration für diesen Tiger kam aus zwei Quellen und das habe ich unterschlagen. Und da hat Caligula mich völlig zu Recht darauf hingewiesen. Vielen Dank. Ich freue mich immer unheimlich, wenn Leute uns Kommentare oder Bewertungen auf iTunes schreiben. Das ist echt, das klingt so mega dahergesagt, aber es ist wirklich was, was meinen Tag schöner macht. Ja. Also ich freue mich wirklich, wenn so ein Ding reinkommt. Wir haben ja so, uns ist ein bisschen automatisiert, dass wir die Sachen so hingepusht kriegen mit, hey, da ist eine neue Nachricht, da geht eine neue Bewertung. Da geht sofort der Alarm los, bei Philipp die roten Lichter. Ja klar, irgendwoher muss man seine Skills auch einsetzen. Und das freut mich mir ungemein. Von daher, wenn ihr Lust habt, uns da noch ein bisschen mehr zu beglücken, immer gern her mit Kommentaren und Bewertungen auf iTunes. Das, Freddy Loves Cake hat eine sehr, sehr ausführliche iTunes-Bewertung geschrieben, die ich jetzt nicht in der Gänze vorlesen kann, aber die war auf jeden Fall ganz toll. Die Passage hier fand ich ganz schön. Mit so viel Humor und Sprachgewaltigkeit durch die absurdesten geschichtlichen Ereignisse geführt zu werden, ist eine reine Freude. Es wird klug gescheißt oder klug geschissen, Fragezeichen. Können wir im Anschluss klären. Ach, alle dummen Fragen gestellt und beantwortet. Das halte ich für ein Gerücht tatsächlich, dass das alles beantwortet wird. Die auch mir im Kopf herumschwirren und jeder Flachwitz gerissen, der mir beim Zuhören auf der Zunge liegt. Yes! Ich fühle mich sehr angesprochen tatsächlich. Genau. Keinen auslassen. Das ist die Maxime. Er schreibt aber auch, dass er sich in die drei Knallköpfe aus dem Süden verliebt hätte. Ich finde es lustig, dass er um verliebt quasi ein Anführungszeichen macht, aber nicht um Knallköpfe. Schön. Ja. Und der Marcel hat sich komplett übers Formular auf der Website, glaube ich, bei uns gemeldet, oder? Genau, der hat, das war wieder einer von denen, die mich inhaltlich korrigieren wollten. Das mag ich immer nicht so gerne. Nein, Quatsch. Nein. Der hat mich darauf hingewiesen, dass bei unserer Weltuntergangsfolge mir bei der Recherche eine Satirequelle untergekommen ist. Also, ich habe es leider nicht weiter verifiziert, aber irgendein Fakt aus dieser Folge ist offensichtlich als Satire abzustempeln. War das nicht dieses Magazin, das irgendwie regelmäßig erscheint? War das diese Sache? Das weiß ich nicht. Ich habe es aus Mangel an Zeit in der Vorbereitung habe ich es nicht komplett verifiziert. Aber das ist ja tatsächlich so, wir haben ja, was viele vielleicht gar nicht wissen, auch eine Website, auf der quasi noch Shownotes und dergleichen zu den jeweiligen Folgen da sind. Also auch gerne mal auf das Ach der Website vorbeischauen. Also das-a.ch. Genau. Die Geschichten, die Jürgen vorbereitet, sind ja in die Tiefe recherchiert. Und deswegen gibt es auch zu jeder Folge ein gutes bis 5 Dutzend Quellen. Ein Konvolut an Shownotes. Ein Konvolut. Und also die meisten Quellen sind aus Ursprüngen, die man kennt, sage ich jetzt mal. Und bisweilen. Der Gemeindebücherei Dietenhofen. Ja, genau. Bisweilen kommen halt dann so Liebhaber-Websites zutage. Gute Frage vom Netz. Und ich habe mir echt, ich mache die Shownotes halt, weil ich immer die Beiträge mache für die Seite. Und es ist schon manchmal sehr special. Ja, wenn jemand so sämtliche Tote sammelt, die je in einem U-Boot erstickt sind oder so, ja, auf seiner Website, sowas in der Art. Also ich glaube tatsächlich, dass es für das ungeübte Auge bisweilen eine extrem schwierige Gratwanderung ist zwischen Parodie und Wirklichkeit. Also mir ist auch schon aufgefallen, dass du dir einen riesen Spaß draus machst, dich einmal komplett durch diese Quellen zu klicken und diesmal habe ich viel Freude dabei, weil ich glaube, so lange war die Quellenliste fast noch nie. Aber warum soll ich mich nur da durchquälen? Das ist vor allen Dingen witzig, weil ich bin gerade umgezogen, mein Internet geht immer noch nicht. Das heißt, ich werde dann wahrscheinlich mit dem Smartphone da hocken. So. Das wird super. Sind wir jetzt schon beim privaten Teil? Ist das der private Teil? Ich weiß nicht. Also für den offiziellen Teil noch was? Ich weiß nicht, wir haben noch einen Kommentar aus der Schweiz. Aus der Schweiz? In iTunes. Ich weiß nicht, ob wir den in der Gänze vorlesen sollen. Aber der ist erstaunlich kurz. Der geht ziemlich genau so. Genau mein Geschmack. Die Schweizer. Kurz auf den Punkt. Schön. Wie ein Stück Toblerone. Und es ist gar nicht so einfach, Kommentare aus der Schweiz überhaupt zu sehen. So, das ist echt eine Herausforderung, überhaupt mitzukriegen, dass jemand aus der Schweiz einen Kommentar auf iTunes hinterlässt. Ja, ich habe da tatsächlich eben diesen einen Webservice entdeckt, der einem einmal monatlich die ganzen Bewertungen zuschickt aus allen Ländern. Haben wir aus Österreich noch keinen? Ich glaube, nein. Verehrte Österreicher da draußen, könnt ihr uns bitte ein Review schreiben? Also einen noch keinen geschriebenen auf jeden Fall. Das ist mir wurscht. Das wäre total leibend. Das wäre leibend. Leibend. Habt ihr Toblerone immer richtig rumgebrochen? Was gibt's denn da richtig und falsch? Ich habe das echt immer falsch gemacht. Und es gibt halt nur den Weg, mit dem er sich hier oben so an diesem, kurz vorm Gaumen so ein Loch reindrückt. Oh, ja. Oh Gott. Ich rede ja gar nicht davon, das so gebisstechnisch zu machen, sondern allein mit den Fingern, das zwickt ja auch schon ein bisschen. Kann man das? So, ich dachte, man muss das so machen. Ich habe übrigens Richtigstellungen von einer der letzten A-Folgen, muss ich noch nachrücken okay, lassen. Okay. Ja? Und zwar die A-Folge 49, da kam ja Bartholomä vor. Ah, ja. Wo wir überlegt und es haben, ist doch eine Südseeinsel. Nein, es ist viel. Das wäre umso witziger, also kurz den Gedanken behalten, dass es doch eine Südseeinsel ist, weil tatsächlich scheint der beste Fleischsalat der Welt von der Metzgerei Blessing aus Bartholomä zu stammen. Ist es der neue Sponsor? Die Metzgerei, die Krone. Stell dir vor, es ist so eine Südseeinsel mit 40 Grad und alle hocken im Bikini da. Und einen schönen Fleischsalat auf Mayonnaise-Basis. Ja, schöne Menschen, schlanke Körper und dann ist so ein schöner Fleischsalat. Und das aus so einer halben Kokosnuss rauslöffeln. So. Ja, und tatsächlich, leider müsst ihr den Gedanken schon wieder verwerfen, weil das Zweite, was ich noch erfahren durfte, ist, der offizielle Slogan von Bartholomä ist, das Dorf am Rande des Himmels. Wow. Ah, schön. Darf ich noch erfahren, wer dich darauf hingewiesen hat? Die bezaubernde Frau Duschek kommt tatsächlich aus Bartholomä. Nein, ach schön. Ja. Wahnsinn. Und sie ist da so im Gemeindemarketing. Ja, liebe Grüße an der Stelle. Wir sind große Fans von Bartholomä. Vielleicht werden wir mal vom Bürgermeister der Stadt eingeladen. Das wäre sogar einen offiziellen Empfang in Bartholomä. Das fände ich cool. Hin. Also, aber bevor ich jetzt die Finger kaputt macht und noch heiß überlegt, wie macht man das richtig mit der Toblerone, die Stücke aufeinander zudrücken, nicht das letzte Stück weg von der Toblerone drücken. Da zwicken die Finger weniger. Okay, und wie beiße ich es dann, ohne dass ich mich verletze? Dann fallen sie auseinander, stückchenweise. Ja, aber ich will doch da reinbeißen. Ich will mir doch nicht die Finger dreckig machen. Aber dann hast du halt dein pyramidenförmiges einzelnes Stückchen so. Da müssen wir, glaube ich, mal in die Recherche einsteigen. Okay, wenn du es unbedingt mit dem Mund machen willst, dann kannst du es ja trotzdem so nussknackermäßig nach oben nehmen und zubeißen, anstatt sozusagen das so, wie du es beschrieben hast, so wie so ein Flaschenöffner in deinem eigenen Mund anzusetzen. Wenn du es unbedingt in den Mund nehmen möchtest, das klingt auch absolut fantastisch. Vielleicht kriege ich es auch quer in den Mund. Hast du eine orale Phase? Sag mir die Wahrheit. Hattest du die nie? Doch. Naja, also. Ich glaube, jedes Kind. Ja, ja. Aber Jürgen, du gehst schwer auf die 40 zu. Du solltest da draußen sein aus der oralen Phase. Echt? Ja. Du gehst wirklich auf die 40 zu. Es gibt immer noch viele Dinge, die ich mir gerne in den Mund stecke. Mhm. Zum Beispiel dieses Bier, an dem ihr gerade zult. Zult? Das bringt jetzt voll, weil das vorher das Trinken habe ich gemutet und dann nur das klingt jetzt obszöner, als es war. Habt ihr noch was? Für den offiziellen Teil? Haben wir noch was? Nee. Wollen wir unsere Welttour jetzt schon announcen? Ach so. Ich war bei Akta Aurora zu Gast. Vielen herzlichen Dank, dass ich das sein durfte. Und alle, die es noch nicht gehört haben, unbedingt reinhören. Das ist das Nachfolgeprojekt zu Puerto Partida und ist ein interaktives Mitrate- und Rollenspiel-Quizformat im Agentenumfeld. Das ist sehr lustig. Das ist ein ganz schön crazy Ding und ich möchte sagen, der Philipp hätte den Fall quasi auf Anhieb fast gelöst, aber ich habe, glaube ich, auch das Format noch nicht 100% verstanden. Das klingt auf jeden Fall total gut. Ich bin nur einfach mit Trivia nicht gut und nicht schnell. Von daher kam ich nicht weiter, aber es hat ungemein Spaß gemacht und es ist echt beeindruckend, wie viele Leute an diesem Projekt arbeiten und was für tolle Arbeit die leisten. Von daher unbedingt mal reinhören. Das würde mich mal interessieren, wie viele Leute sitzen da dran an so einer Folge? Also ich weiß, dass deren Team aus mehr als 10 Personen besteht. Wollte gerade sagen, also allein diese ganze Sound-Production und die Sprecher, und das müssen ja locker irgendwie 10 Leute sein. Und für alle Podcast-Enthusiasten, die selber aktiv sind in dem Umfeld, man kann sich da auch als Helfer melden, also sowohl passiv, indem man denen Geld gibt, oder auch aktiv, indem man da Sprechrollen und Ähnliches anbietet. Akta Aurora, www.akteaurora.de Agent und Zeitreiseabenteuer. Das ist aber eine ganz schön lange Domain. Punkt net. Habt ihr sonst irgendwie andere Podcasts zuletzt gehört oder irgendwie neu für euch entdeckt oder irgendwas in die Richtung getan? Also ich habe was wieder für mich entdeckt. Ich habe wieder sehr viele Folgen von Unerzählt gehört in letzter Zeit und sogar selber ein paar Zahlen eingereicht. Also Unerzählt ist ein täglicher Zahlen-Podcast. Ich weiß gar nicht, ob sie bei 0 oder bei 1 angefangen haben, wahrscheinlich bei 0, von Dirk Prims. Und er bringt jeden Tag eine Folge raus zu einer Zahl. Jetzt aktuell steht er bei 600, lass mich nicht lügen, 72. Stark. Also das läuft schon eine ganze Weile, das Projekt. Ja, ja. Und ich würde mal sagen, der geht steil. Super. Sehr schöner Podcast. Ich habe tatsächlich nichts anderes gemacht in meiner spärlichen Freizeit, als NBA-Playoffs zu gucken. Ja, weil nämlich die NBA-Playoffs begonnen haben und ich jede Freisekunde das gucke und auch dann entsprechend die Podcasts höre. Aber ich habe mir jetzt wirklich, wirklich, wirklich, wirklich vorgenommen, endlich mal den Australia-Podcast zu hören. Und was zwar geht's da? Ist es ganz witzig, weil das ist nämlich ein Isländer und ein Australier und dann haben die quasi Australia, dass das Logo ist ein Känguru, wie es einen Pinguin im Beutel hat. Und es sind auch zwei Comedians und einer davon, der Isländer, ist Daxon. Und Daxon habe ich, glaube ich, euch beiden auch schon. Auf Arbeit bin ich schon verschrien als Influencer für Daxon. Das ist der kommt aus Reykjavik und der hat einen sehr minimalistischen Zeichenstil. Das sind einfach nur so, keine Ahnung, schwarz-weiß Strichfiguren mit einem bösartigen Humor. Ich liebe ihn. Also Daxon extrem zu empfehlen und der hat einen Podcast und ich werde jetzt endlich mal reinhören demnächst, ja, haben wir schon ewig auf meiner To-Do-List. Ja, sehr schön. Ansonsten bin ich noch gestolpert über VMAF, ein Film-Cook-Podcast, wobei es eher um das Schnacken darüber geht. Schön anzuhören, kann man gut weghören. Dann habe ich, glaube ich, das letzte Mal schon erwähnt, der High Alarm-Podcast und den Questcast, finde ich auch ganz cool. Und zwar ist es eine ganz einfache Sache, da spielen einfach ein paar Freunde zusammen Pen and Paper und du kannst denen zuhören. Und das ist tatsächlich als jemand, der in dem Umfeld unterwegs ist. Also ich spiele ganz gern Pen and Paper, bin aber eher noch Anfänger und es ist total cool, da mal so eine andere Gruppe zu hören, einfach wie die so spielen, wie die so ein Abenteuer aufbauen und es ist sehr storylastig bisher. Cool. Kennst du Orkenspalter TV? Ja. Ist dir bewusst, dass das auch ehemalige Kollegen von uns sind? Nein, wirklich? Ja, natürlich. Ach, Quatsch. Die Meire und der, wie hieß er? Ich habe den Vornamen vergessen. Sehr peinlich. Ich kenne ihn und er ist total cool, aber ich habe leider seinen Vornamen vergessen gerade also, im Moment. Also, sie sind halt ein Begriff von YouTube. Ich habe jetzt noch nicht so viel von ihnen gesehen oder so. Die haben quasi damals schon Orkenspalter gehabt, wurden dann quasi bei einem Verlag angestellt, wo wir waren. Ich glaube, du warst da schon weg, oder? Nee, ich war da noch da. Noch knapp überschnitten, genau. Und dann haben die quasi, irgendwann sind sie da wieder weg und haben dann richtig durchgestartet. Haben dann full-fledged quasi Orkenspalter weiter ausgebaut. Und die haben ja auch eine eigene Con zum Beispiel hier. Ja, krass. Ein Event, eine Con. Con klingt jetzt irgendwie hochtrabender, als es ist. Und keine Ahnung. Aber die machen halt unter anderem YouTube-Videos in dem Bereich. Ja, cool. Genau. Spannend. Na dann, Jürgen, du grinst so sehr. Ja, es gibt so Themen und Blicke und Augenblicke. Ich versuche jetzt gerade mir die ganze Zeit zu überlegen, wie ich jetzt davon die Brücke aufs Thema schlage. Hart. Vielleicht gar nicht und sagst einfach eine Jahreszahl. So und ist legst es. Los. Schwierig heute, weil heute werden wir mal wieder eine dieser Folgen haben, wo wir nicht ganz so stringent an einer Person hängen werden, sondern eher versuchen, ein Thema in seiner Gänze zu erschlagen. Aber nichtsdestotrotz. Eine kurze Geschichte des Leberkäs. Nein. Eine lange Geschichte des Leberkäs. Das wäre schön. Ganz kurz. Ganz kurz. Jedes Mal dasselbe. Jedes verschiedene Mal. Ganz kurz, eine kurze Antwort. Wie steht ihr zu Leberkäse, zu Pizza-Leberkäse? Besser als Leberkäse, aber trotzdem nicht so toll. Das ist komplett eine Mumpitz-Idee. Nee, das taugt mir gar nicht. Aber ich habe neulich Käse-Leberkäse gegessen und das ist geil. Siehst du, und es hat sich schon rentiert, tatsächlich dich drauf anzusprechen. Was ist Käse-Leberkäse? Ja, das gleiche wie Pizza-Leberkäse, nur ohne dieses Grünzeug, aber dafür halt mit Käse drin, mit Käsefüllung. Wo gibt's das? In der Frohnmüller Straße bei dem Norma-Metzger. Let's go there. Verwandtschaft von mir ist Metzger und die machen Leberkäse Hawaii, ist mit Ananas drin. Nein, das ist gerade verboten, sowas. Das wird verboten. Und auch ein Chili-Leberkäse. Ja, darüber können wir schon wieder reden. Aber Pizza-Leberkäse finde ich sehr geil, aber das liegt zu großen Teilen tatsächlich auch am Käse. Und in dem Moment, wo es einen Käse-Leberkäse gibt, könnte es mein neuer Favorit werden. Also ich gebe dir recht, das Pizza-Leberkäse klingt in der Theorie komplett geil, aber ich habe noch keinen guten Pizza-Leberkäse gegessen. Das schmeckt einfach weder nach Pizza noch nach richtigem Leberkäse, das ist einfach nix, ja. Aber mit Käse drin. Aber vielleicht ist es auch der Grund, warum ich es nicht so geil finde, weil wahrscheinlich besser mag, weil so. Leberkäse an sich finde ich schon nicht so ganz so geil und dann ist Pizza-Leberkäse halt nicht so sehr wie Leberkäse und dann ist es schon besser. Man könnte eigentlich auch Käse mit Leber füllen, vielleicht wäre das gut. Aber da ist ja gar keine oder sehr wenig Leber nur drin. Aber ist dir schon mal aufgefallen, dass der Granatsplitter das äquivalent ist zum Pizza-Leberkäse? Nein. Weil da schmeißt mich ein guter Konditor lauter kleine Bröckchen von lauter Sachen, die er eh vielleicht übrig hat, rein. So ein paar Schokoladstückchen oder ein bisschen Sahne oder irgendeine Amarena-Kirsche. Der kehrt halt seine Konditorei zusammen und macht Schokolade drüber. Und man muss sagen, ich finde Granatsplitter sind total eine große Köstlichkeit, die unterschätzt wird. Das ist der Hammer, Granatsplitter. Aber in einer guten Bäckerei schmecken die jeden Tag anders. Genau, und da muss auch immer was anderes drin sein. Genau. Völlig bei dir. Und bloß nicht so uniform, dass sie komplett durch und durch ist, sondern da müssen ein bisschen so die Reste rein. Das macht es erst richtig gut. Und Dominik, wie möchtest du diese Diskussion jetzt wieder einfangen? Ich bin in Gedanken schon längst in Bartholomä. Ach so. Pizza-Leberkäse essen, Fleischsalat essen und Granatsplitter essen. Eigentlich wollte ich ja noch erzählen, dass ich gekündigt habe, aber das ist jetzt auch schon wurscht. Ja. Jetzt fangen wir mal an. Jetzt fangen wir mal an. Also geil wäre, wenn du jetzt mit diesem Podcast kündigen würdest. PS, hallo. Ich kündige. So im Abspann. So, hat er das jetzt wirklich gesagt? So. Tatsächlich hören, glaube ich, inzwischen relativ viele meiner Arbeitskollegen diesen Podcast, nicht erst seit wir in den Nürnberger Nachrichten sind. Ehemalige Arbeitskollegen, genau. Kolleginnen. Schöne Grüße, Leute, ich werde euch sehr vermissen. Warum zwinkerst du? Warum kreuzst du deine Finger? Pierre Dupont de l'Étang. Ich glaube, der Mann ist Franzose. Wird am 4. Juli 1765 in Chabanais in Frankreich geboren. Nochmal das Jahr, bitte. Zum Glück nur das Jahr, das kriege ich hin. Mhm. 1765. Ja, schon ein paar Tage her. Er verdient sich seine Sporen in der Armee während der Revolutionskriege zwischen 1792 und 1802, beweist seine Qualitäten als Soldat aber auch während der Napoleonischen Kriege zwischen 1803 und 1815. Später fällt er in Ungnade bei Napoleon, verbringt daraufhin einige Zeit im Knast, wird dann wieder in die Armee eingesetzt, fällt erneut in Ungnade und so weiter. Klingt nach mega Fun-Time. Ihr merkt vielleicht schon, ich will mich auch gar nicht so arg lang mit seiner Lebensgeschichte aufhalten. Ich habe nämlich noch einen zweiten Protagonisten heute. François Fournier Sarlovès. Was, gleichzeitig? Wie gleichzeitig? Du erzählst die Geschichten gleichzeitig. Du musst doch öfter mal was Neues. Völlig neu. Wow. Du musst mal was Neues fragen. Was ist das, eine Crossover-Episode? Kannst du mir nochmal sagen, wie er heißt? Nee, was Französisches. François Fournier Sarlovès wird am 6. September 1773 in Sarlon in Frankreich geboren. Dachte, Moment, du sagst Fürth. Ich muss mich sehr zusammenreißen, dass ich nicht Salat lese. Das sieht hier so ähnlich aus. In Salon. Salat. Sein Vater ist Besitzer eines Kabaretttheaters. Oh. Und so wird der Sohnemann, ich möchte fast mal sagen, naheliegenderweise, von Mönchen in seiner Heimatstadt zum Handlanger des Amtsanwalts ausgebildet. Natürlich. Was? Das sollte klar sein. Im Jahr 1791 geht er nach Paris zur Armee, wo er innerhalb eines Jahres zum zweiten Leutnant der 9. Dragoner aufsteigt. Mhm. Dragoner, ihr erinnert euch, hat man schon mal? Ja, auf dem Pferdchen. Civilization 5 und 6. Ich habe jetzt erst gelernt, was Dragoner eigentlich genau sind. Erleuchte uns doch. Das ist sowas wie eine Kavallerie, also mit Pferden, nur dass die ihre Pferde nicht zum Kampf einsetzen, sondern hauptsächlich zum Transport. Mhm. Ah, das heißt sozusagen, die reiten und transportieren, dann ab, damit sie schnell sind, Steig ab und ballern rum. Steigen dann ab, um sich zu kloppen, genau. Ja. Das ist der Unterschied zwischen der Kavallerie und den Dragonern. Also sozusagen, kurze Frage noch, aber die Bewaffnung Mehr Hintergrundwissen habe ich über die Dragoner nicht. Okay. Spar dir die Alles klar. Weil unser lieber Herr François ein paar politisch unbequeme Ansichten vertritt, wird er nach dem Tod von Robespierre, also das ist hier so ein einflussreicher Typ während der Revolution, französische Revolution, Deswegen wird er nach dem Tod von dem erstmal kaltgestellt. Also Rang weg und ab in den Knast. Habt ihr diese, du hast es garantiert gesehen, in den 90er Jahren, wenn du Kind warst und Fernsehen geschaut hast, gab es doch Tele 5, ja, die auch relativ viel Animes hatten. Da gab es doch dieses Lady Oscar. Habt ihr es gesehen? Nein. Das war tatsächlich auch um die Französische Revolution herum. Ich muss gestehen, ich bin mit Animes sehr schlecht bewandert. Ich glaube, das Einzige, was ich bisher wirklich gesehen habe, ist Akira. Da müssen wir tatsächlich die Freundin von der Zeichnerrunde mal mit dazu holen. Also ich habe Mila geguckt. Ja, das ist auch ein Anime. Heidi ist auch ein Anime. Mila zum Beispiel kann fliegen wie die Sonne über Fujiyama. Ich finde es sehr lustig, dass es, also dieses Tsubasa, blöde, dieses Heidi-Meme finde ich sehr lustig. Welches? Die schiebt doch ihre Freundin im... Im Rollstuhl sozusagen so über die Wiese und dann sagt sie halt irgendwas wie, ja, ich trinke am liebsten, keine Ahnung, was habt ihr hier, Zirndorfer Landbier, und dann sagt die Freundin, ich trinke am liebsten Oettinger, und im nächsten Moment siehst du, wie sie einfach so über so einen Abgrund runterschmeißt, so eine billige Fotomontage. Ja. Genau, aber Robespierre fand er den nicht so super. Der fand ihn nicht super. Genau, der hat ihn eingesperrt, aber der bricht schon nach kurzer Zeit wieder aus und schafft es irgendwie, sich wieder bei der Armee einzumogeln. Moment, kennen wir das nicht irgendwo? Ja, das hat sehr viele Ähnlichkeiten mit vergangenen Geschichten. Er landet dann aber bei der Army of the North. We are the North? Moment, of the North. Ja, na gut. Klingt Englisch. Das klingt sehr nach Game of Thrones. Ich habe es auf der englischen, darauf habe ich jetzt gewartet. Ja. Ich habe es aus einer englischen Quelle. Es aber hatte sicherlich einen französischen Namen. Okay, dann irgendwas L'Armée du Nord oder irgend sowas. L'Armée du Nord, ja, womöglich. Alles klingt besser auf Französisch. Fournier hat in der Zeit den Ruf, bawdy und quarrelsome zu sein, was übersetzt so viel bedeutet, wie dass er ein hitzköpfiger Aufschneider-Arsch ist. Mhm. Und er ist für noch etwas bekannt. Für seine Liebe zum Duell. Mhm. Erst kurz vorher hat er in Straßburg einen jungen Mann herausgefordert und getötet. Am Abend nach der Beerdigung jenes unbekannten Knaben findet in Militärkreisen ein Ball statt. Als Fournier jetzt dort aufkreuzt, fasst sich sein Kompaniekollege Dupont, ihr erinnert euch, das war der Herr, den ich zuerst eingeführt habe, der fasst sich ein Herz und tritt dem 8 Jahre jüngeren Hitzkopf Fournier gegenüber. Warum? Ja, vielleicht, weil er findet, dass das ein aggressives Arschloch ist. Vielleicht auch, weil er es für ziemlich pietätlos hält, dass der Mörder am Abend nach der Beerdigung auf einem prunkvollen Ball aufkreuzt. Er jedenfalls ist der Meinung, er darf da nicht rein. Kurze Frage. Wird man wirklich als Mörder tituliert? Nein. Wenn man in dem beidseitig Einverständnis ausgeführten Duell... Also da werden wir sicherlich heute noch öfter drüber reden. Okay. Das habe ich jetzt absichtlich ein bisschen überspitzt formuliert, um einfach die Ansichten, die Dupont an der Stelle vertritt, glaube ich, mal klarzulegen. Ich vermute, er lässt sich deswegen dazu hinreißen, dem in den Weg zu treten. Und weil man schon weiß, dass es ein ziemlicher Hitzkopf ist, könnt ihr euch vorstellen, was passiert? Nein. Nein? Fournier gerät darüber so sehr in Rage, dass er auch Dupont zu einem Duell herausfordert. Aber ich kann mir den Typ so in der heutigen Zeit vorstellen, so, tut mir leid, der Hermesbote liefert ihr Paket heute nicht mehr. Ich fordere sie zum Duell heraus! Was sind denn so die Regeln für ein Duell in der damaligen Zeit? Ein Schub Duellregeln. Dankeschön. Steht hier. Na, was für Timing. Ich kann ja nicht jedem Furzkopf, der mir nicht passt, sagen, ich will dich jetzt totschießen, und wenn du nicht ja sagst, dann bist du kein Ehrenmann mehr. Genau, weil wenn der nicht will, Was machst du auch dann? Dominik, ich mag es, wie unsere Gedanken so in Synchron zueinander ticken. Es ist ein guter Zeitpunkt, tatsächlich kurz mal auszuholen zum Thema Duell. Ja. Der Auslöser für ein Duell ist in der Regel die Kränkung der Mannesehre, was meistens durch eine öffentliche Verächtlichmachung geschieht. Also, dass zum Beispiel jemand einen anderen einfach beleidigt, ihn angreift körperlich. Oder, was gar nicht so selten vorkam, die sexuelle Integrität von Frauen aus der Obhut eines Mannes angreift. Deine Mutter ist dein Vater. Ja, es war dann meistens die Nichte oder die Frau, oder aber so ähnlich, ja. Und das reicht in der Regel aus, um die Grundbedingung für ein Duell zu schaffen. Also die Ehre muss in irgendeiner Form angegriffen sein. Wenn es jetzt eine leichte Beleidigung ist, ja, sowas wie du bist aber hässlich, dann kann man sich auch einfach dafür entschuldigen. Ja? Kann man sagen, oh sorry, war gerade nicht so gemeint, ich habe dich nur von hinten gesehen oder so. Kurze Frage, das heißt, der Erste sagt die Beleidigung, der Zweite sagt, na gut, dann Duell, dann sagt der Erste wieder, oh, Entschuldigung, ich nehme es zurück. Ja, nee, ich glaube, wenn dann schon mal das Duell ausgerufen ist, so ganz so einfach ist es nicht, aber also als erstes kommt die Beleidigung und dann gibt es die Möglichkeit, das unter Umständen sofort aus der Welt zu schaffen, aber der Ehrenkodex zu der Zeit ist relativ klar, also wenn eine gewisse Schwelle überschritten ist, dann gibt es auch keine Entschuldigung mehr, sondern dann wird eine Satisfaktion, so heißt es dann, Satisfaktion. Nur noch erlangt durch ein Duell. Aber das ist sicherlich auch standesgemäß geregelt, oder? Satisfaktionsberechtigt war natürlich nicht jeder, nur wer das Recht zum Waffentragen hatte. Also adlige Offiziere und Militärleute? Ja, das sind ja Offiziere in der Regel. Studenten. Oh, okay. Auf die kommen wir später nochmal explizit. Aber mit dem aufstrebenden Bürgertum im 19. Jahrhundert kam es dann schließlich so weit, dass auch Bürger grundsätzlich satisfaktionsfähig wurden. Aber nur, wenn sie sich dem Comment, also das war so der Benimmkodex der Adligen, also wenn sich die Bürger entsprechend vornehm verhalten haben, dann hatten sie grundsätzlich auch das Recht, sich vornehm über den Haufen zu schießen. Aha, okay. Voll gut. Kurze Frage, die Wahl der Waffen. Außer du kommst jetzt gleich drauf. Kommen wir gleich drauf. Super. Noch bin ich bei der Ideologie. Also warum kommt man überhaupt auf so eine Idee, dass man zu so einem drastischen Mittel greift, um die Ehre quasi wiederherzustellen? Das kommt aus der Ritterzeit, also wo sich freie, waffentragende Bürger eigentlich selber überlassen waren. Sie durften sich selber verteidigen, sie mussten selber nach sich sehen. Es gab eigentlich keine Obrigkeit, die irgendwie für sie eingestanden ist, sondern sie mussten eigentlich selber sich um ihre Belange kümmern. Und wenn da die Ehre angegriffen war, dann war es meistens so, dass die dann auch zum Schwert gegriffen haben und gesagt, so, hier, jetzt, wir schaffen das jetzt aus der Welt. Was ich auch nicht wusste, ist, die Aufforderung zu Duell erfolgt nie direkt, sondern eigentlich immer über einen sogenannten Kartellträger. Also du kannst nicht zu einem hingehen und sagen, so, du bist fällig, sondern du musst eigentlich dann offiziell das über einen Dritten machen. Ja. Und auch erst, wenn dann so ein Ehrenrat zustimmt, dass es grundsätzlich die Beleidigung war schwer genug und so weiter und so weiter. Also das heißt, ich könnte auch nicht jemand sagen, oh, du hast mich ja gerade beleidigt. Hey, habe ich doch gar nicht. Ich fordere dich zum Duell heraus, weil ich genau weiß, den könnte ich über den Haufen schießen und der ist mir unliebsam. Ich möchte jetzt nicht ausschließen, dass es das gab. Ja, und wenn immer sich zwei finden, dann ist das auch nochmal so eine Sache. Aber der offizielle Weg ging eigentlich immer über so eine reglementierende Instanz. Ist ja eigentlich auch ganz interessant, weil das ja ein Stück weit auch mit einherbringt, dass du das nicht so sehr im Affekt einfach tun könntest. Auch hier, ich bin begeistert, wie sehr wir hier auf einer Wellenlänge sind. Affekt ist ein gutes Stichwort. Die Forderung muss nämlich innerhalb von 24 Stunden passieren. Also so ein gewisser Affekt ist schon, glaube ich, auch Teil des Ganzen. Wenn du zu lange wartest, dann darfst du dich nicht mehr. Verstehe ich aber auch, weil das ist ja so ein bisschen das Damoklesschwert, das über einem schwebt. Sonst, wenn du sagst, so, oh, ich habe den so beleidigt im Suff, vielleicht fordert er mich noch, vielleicht nicht, was weiß ich. Da finde ich das ja eigentlich erstmal ganz sinnig, dass du sagst, es gibt die Maximalzeit. Vielleicht sollte es aber auch eine Minimalzeit geben. Vielleicht auch, wäre ganz heilsam, ja. Und ich meine, dieses ganze Konzept, sind wir uns mal einig, ist irgendwie ziemlich doof, weil da sterben Leute bei und das ist eigentlich auch so ein bisschen unnötig. Aber es hat ja seine Funktion in dieser Gesellschaft noch. Fantastisches Stichwort, weil meine Frage wäre tatsächlich gewesen, was gilt denn als gewonnen? Muss man tot sein danach? Können wir gleich noch. Man stirbt gar nicht so oft, wie man das vielleicht vor Augen hatte. Ja. Noch ganz kurz zu den Kartellträgern. Die werden in der Regel dann auch gleich zu den Sekundanten. Das heißt, also die sind dann so ein bisschen, die vertreten dann so die Belange der Duellanten. Und die einigen sich dann auch erstmal über mögliche friedliche Lösungen, also die Sekundanten untereinander. Und dann, wenn das nicht funktioniert, dann eben über die Details des Duells. Also das über heißt, Ablauf. Die Sekundanten dürften auch sagen so, hey, nee, wir machen das nicht. Theoretisch ja. Okay. Ja, also die vertreten die Belange ihres Klienten mehr. Also ist wie der Anwalt eigentlich, ne? Also der steht für den Mandanten ein, aber er lässt sich auch nicht auf den Kuhhandel ein, sondern wenn die wissen, okay, die Ehre wurde verletzt, dann können die auch nicht einfach sagen, ja, okay, nee, wir einigen uns trotzdem auf den Handschlag, sondern dann muss das auch öffentlich gerecht werden. Mhm. Und die legen dann fest, wann man sich trifft, wie es abläuft, welche Waffen gewählt werden und so weiter und so weiter. In der Regel darf der Beleidigte, also das Opfer quasi, die Waffe bestimmen. Und das ist meistens Säbel oder Pistole. Moment, aber das ist doch eigentlich auch derjenige, der das Duell einfordert, oder? Ja, aber der ist trotzdem auch das Opfer des Ganzen. Also das ist, der ruft das Duell aus, aber er hat eigentlich die Wahl der Waffen. Oh, weil das kennt man ja klischeemäßig, finde ich, genau andersrum. Eigentlich der Herausgeforderte, ne? Ich fordere dich zum Duell, dann sagt der andere, ja gut, dann wähle ich Waffe XY. Nee, also entweder ich habe mir das jetzt hier falsch rausgeschrieben, ich bin der Meinung, dass der Beleidigte. Aber es macht ja auch Sinn, du willst ja eigentlich der Person, die beleidigt wurde, die Möglichkeit geben, sozusagen ihre Ehre zu retten, mit diesem Gedankenkonstrukt, ne, mit diesem. Und dann sozusagen wäre es ja tödlich, wenn die Person, die beleidigt hat, die Waffe wählt, weil dann kann die herumgehen, Leute übelst beleidigen, zum Duell damit kriegen und dann die Waffe wählen, in der sie ganz stark ja, sind. Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass das über die Jahrzehnte und teilweise auch Jahrhunderte, wo so die Hochzeit des Duells war, sich das auch vielleicht auch regional unterschieden hat. Bestimmt, also ich glaube, wir kommen später auch noch auf Beispiele, wo auch der Herausgeforderte teilweise das Wahlrecht der Waffe hat. Da wüsste ich auch schon eins. Aber tatsächlich ist es ja ich meine, du musst ja permanent im Training bleiben mit verschiedenen Waffen. Also ich meine, Säbe und Pistole ist ja mal schon was komplett anderes. Weil ich meine, eine Pistole auf jemanden zielen, das ist halt eine Übungssache logischerweise. Aber Säbelkampf, wenn du keinerlei Erfahrung hast, hast du ja gar keine Chance. Ja. Weißt du? Und da muss ja dann gegebenenfalls halt es sind nur Herren, ja, aber die müssen ja auch eigentlich permanent für so eine Ernstsituation eigentlich üben, oder? Naja, aber wenn wir überlegen, wer da jetzt wirklich in Frage kommt für sowas, ne? Das ist halt der Adel. Und womit vertreibt sich der Adel die Zeit? Mit in der Gegend rumschießen und fechten und sonst was. Also, und auch unter Studenten ist ja das Fechten durchaus ein wichtiger Sport. Ein bitterer Sport. Schießen muss dann auch trainiert werden. Schießen gehört dann halt auch dazu. Also ich meine, wir kommen dann auch noch auf andere Optionen, aber das waren so die Standardwaffen. Wenn es jetzt dann ein bisschen verrückter wurde, was die Waffen angeht, dann mussten in der Regel beide zustimmen. Also es konnte nicht einer dann einfach bestimmen, so, wir kloppen uns jetzt mit dem rosa Gummidildo, bis einer aus der Nase blutet. So, das müssten dann schon beide sagen. So Dead Rising-mäßig. Ja. Oder, so voll absurde Waffen. Oder um gleich eins meiner lustigsten Puzzle der Videospielhistorie einzupacken, das Duell mit dem Banjo. Kennt ihr das? Das Duell mit dem Banjo? Das ist in Monkey Island 3. Da forderst du einen Friseur zum Duell heraus. Du musst drei Friseure überzeugen, dass sie mit dir zur See fahren. Und die haben halt alle drei unterschiedliche Anforderungen. Und einer sagt, ich fahre nur mit dir zur See als Kapitän, wenn du mich im Duell besiegst. Und dann gehst du halt zu ihm hin und er sagt, ja hier, alles klar, ist der Duellantenkoffer, such dir eine Waffe aus. Und da sind halt lauter Pistolen drin. Und egal, welche du wählst, er gewinnt immer. Und irgendwie schießt er die Pistole aus der Hand. Du hast keine Chance. Aber der Trick ist in dem Moment, du musst den Koffer zuklappen, weil dahinter steht sein altes Banjo. Und dann wählst du das Banjo als Waffe aus. Und dann duelliert ihr euch mit zwei Banjos. Sehr lustig. Okay. Das ist also so ein typisches Rätsel, wo man immer denkt, wie willst du denn da drauf kommen, wenn du es nicht weißt? Naja, man sieht es schon im Hintergrund ein bisschen durchschimmern. Also ganz absurd ist es nicht. Und dir wird auch sehr schnell klar und die Hauptfigur Guybrush Threepwood sagt dann auch in der Sprachausgabe deutlich, dass sie das wohl so nicht gewinnen kann. Okay. Ja, der dritte Teil, der geht ein bisschen unter, der kam viel, viel später. Ne? Das mögen aber total viele Leute. Ja, und der war ist tatsächlich schlecht. Auch gut. Ich habe den relativ spät nachgespielt. Teil 4 gab es aber nicht. Das war der schön gezeichnete, dieser dritte Teil. Der kam sehr, sehr spät. Ja. Ich war am Anfang ein bisschen verwundert, weil ich finde, das sieht Guybrush aus so ein bisschen wie Lucky Luke. Ja, ich habe mich auch mit der Grafik echt schwer getan und auch mit diesem komischen Totenkopfbegleiter. Wie hieß der, den du da hast? Murray, genau. Das hat ein bisschen gedauert. Ja. Aber tatsächlich, ich habe das viel später gespielt, also nicht so sehr mit, wie sagt man, Nostalgic Glasses, also mit so ganz viel Liebe zu einem alten Sachen im Blut, aber hat mich gepackt. Ja, nee, super. Klare Empfehlung. Zurück zum Duell. Ja. Ihr seht, das war jetzt alles nicht so einfach, wie man es gerne so auch aus dem Fernsehen vielleicht vor Augen oder vor Augen vom Western kriegt. Ist ja der Klassiker. Das ist nicht so, dass man dem anderen einen Handschuh ins Gesicht pfeffert und dann geht's los. Überhaupt ist der Fehdehandschuh auch eher sowas, das stammt auch aus dem Mittelalter und der Ritterzeit und da wurde eigentlich auch weniger zum Duell gefordert, als dann eher schon so ein Privatkrieg angezettelt. Also Fehde ist ja dann oft was nicht nur so in einer kurzen Auseinandersetzung, sondern dann so manchmal über Generationen hinweg irgendwie ausgetragen wird. Also da ging es dann schon eher, das war dann vielleicht eher ein Zweikampf oder ein Kampf als weniger ein Duell zur Wiederherstellung der Ehre, so ja. Mhm. Im Duell ist es so, dass je nach Schwere der Beleidigung auch die Bedingungen variieren. Üblich waren 1 bis 3 Pistolenschüsse aus 15 bis 100 Schritten Entfernung, also da ist schon eine gewisse Bandbreite drin. Ui. Und da Pistolen ja logischerweise in der Zeit einschüssig waren, konnte man auch über zwei Pistolen verhandeln oder sogar nachladen dann. Also wenn man eben mehrere Schüsse hatte, dann entweder wurde nachgeladen oder man hatte gleich zwei Pistolen dabei. Mhm. Das waren so die Unterscheidungen. Beim Säbel wurde oft bis zur ersten blutenden Wunde gekämpft, mhm, oder aber bis zur Kampfunfähigkeit. Es gab dann noch eine ziemlich krasse Variante, die nennt sich über das Sacktuch schießen. Da müssen die beiden Kontrahenten mit der linken Hand ein Tuch festhalten, jeweils an einem Ende, und in der rechten Hand haben sie eine Pistole und dann schießen sie aufeinander. Und so nah aneinander. Ja, der Witz ist, Vater, aber dass auch nur eine der beiden Pistolen geladen ist. Aber? Also, das ist ein völlig absurder Brauch. Das hat ja eher was dann von russisch Roulette. Ja, das geht so in die Richtung. Genau, also, du ziehst am Anfang eine Waffe und weißt nicht, welche die ist mit Munition. Ich weiß nicht, warum man dann das Sacktuch braucht, aber. Aber da ist die Überlebenschance so wirklich sehr gering für denjenigen, der on the receiving end ist. Relativ. Ja. Also, das war schon die krasseste Form des Ganzen. Ja, gut, ich glaube, mit dem Sacktuch hat halt den. Du hast halt sehr definiert, wie nah die Leute beieinander sein müssen. Und du hast auch so eine gewisse Körperhaltung noch, in der du dir gegenüberstehst. Ja, du kannst vielleicht sogar den anderen noch ein bisschen aus dem Gleichgewicht bringen und dir so vielleicht noch dann das Leben am Ende retten, aber Gott. Naja, jetzt während des Duells hatten auch die Sekundanten ein paar Aufgaben, ein paar Pflichten. Die mussten nämlich anfeuern. Die mussten hauptsächlich dafür Sorge tragen, dass dem eigenen Schützling kein Nachteil durch Bescheißen entsteht. Mhm. Also das heißt, die sind nicht für den gesamtfairen Ablauf zuständig, sondern nur, dass ihre Partei keine Nachteile hat. Dass die nicht beschissen wird, ja, genau. Also jeder das heißt, du Sekundant bist sozusagen als Sekundant nicht dran, wenn dein Type bescheißt. Nee. Ah ja, nein, okay. Nicht. Okay. Aber wie hat es in der Regel ausgesehen? Also die haben beim Säbelduell standen die echt in dicker Schutzausrüstung daneben und sind eingesprungen, wenn es einen unfairen Hieb gab oder wenn der zu früh losgeschlagen hat oder irgendwas. Also sind wirklich dann dazwischen gegrätscht mit einem stumpfen Säbel und haben das auseinandergebrochen. Viel witziger finde ich aber, beim Pistolenduell standen die in der Nähe des Gegners und wenn der zu früh gezogen hat oder den Abstand nicht eingehalten hat, dann durften die auf den schießen. Aber es ist total gefährlich, weil die Pistolen damals haben nur mega Streufbreiten. Also die standen so ungefähr auf der Höhe mit dem Schiedsrichter. Die durften auf ihn schießen, okay. Aber sie haben beobachtet quasi, ob die Regeln alle eingehalten werden und wenn nicht, dann war es ihnen erlaubt, auf den Gegner zu schießen. Ich frage mich halt, wie bei dem Säbelduell diese dicke Kleidung aussehen soll. Wie so eine Ritterrüstung an? Ja, ich vermute halt eher mal so ein Lederwams oder sowas. Mithril. Ja, hauptsächlich hatten die halt einen stumpfen Säbel, wo die halt Schläge abfangen können, okay, und dann halt irgendwie den Armschutz wahrscheinlich irgendwas dick eingepackt. Okay. Mhm. Also, aber es ist in der Geschichte eigentlich kein einziger Fall belegt, wo jetzt ein Sekundant einen Duellgegner erschossen hätte. Mhm. So, das vielleicht noch der Vollständigkeit. Wäre auch die Frage, ob das jemals wirklich rauskam oder ob man halt sagt, ja, er hat verloren. Genau. Ganz kurz noch zu den Waffen. In Frankreich gab es Duelle im 19. Jahrhundert gerne auch mal mit einem Spazierstock, der vorne mit Blei beschwert war, den sogenannten Kann. Au! Das klingt absurd und das ist aber heute tatsächlich noch eine Kampfsportart. Das Spazierstockfechten. Habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gehört. Ich auch nicht. Aber wie lange kämpft man damit? Weil ich meine, da kriegst du halt blaue Flecken und irgendwann Knochenbrüche und ähnliches. Aber davon stirbst du ja nicht mal eben schnell. Aber hatten wir ja gerade schon, entweder bis zur ersten blutenden Wunde oder bis zur Kampfunfähigkeit. Ne? Also wenn blutende Wunde geht voll ganz schön schnell. Ja, so ein aufplatzendes Auge oder irgendwas. Ja, aber dann, also mit dem stumpfen Gegenstand erstmal was zum Bluten zu bringen, da machst du dann aber auch richtig ordentlich Schaden, so meine ich, ne? Also. Ja, da krass dann W20, glaube ich, für den Schaden. ich spiele zur Zeit Call of Duty, da benutzt man W100. W100. Ansonsten kamen oft Säbel zum Einsatz. Also ich weiß nicht, ob ihr genau wisst, was ein Säbel eigentlich ist im Vergleich zu zum Beispiel einem Gerundet, Degen oder einem Schwert. Nee, was ein Säbel von anderen Klingenwaffen unterscheidet, ist, dass er einseitig geschliffen ist. Genau. Ah, okay. Genau. Nee, und in der Regel, wobei das jetzt nicht per Definition Teil des Säbels ist, aber in der Regel hat er auch so einen Handschutz. Also hier irgendwie so ein Käfig oder so, einfach nur so ein kleines Metall hier drüber. Und damit konnte man dann hauen, also so mit der Klingenseite logischerweise, oder eben auch stechen. Also der war dann vorne auch in der Regel angespitzt. Genau. Als Pistolen gab es meistens Vorderlader, die mit Schwarzpulver und Bleikugeln gefüllt waren. Bleikugeln zwischen 12 und 17 Millimeter. Also das ist schon ein ganz, ganz ordentliches Kaliber. Wow. und einschüssig. Und weil die aber glatte und nicht gezogene Läufe hatten, waren die auf die Duellentfernungen mega ungenau. Ich glaube, du hast ja gerade schon gesagt, wenn dich aber mal eine getroffen hat, dann war meist nicht mehr viel zu retten. Dieses große Kaliber, das hatte, das hat ordentlich reingerissen. Und dann hast du ja gleich noch eine Bleivergiftung im Endeffekt. Genau, ich meine, meistens reicht ja dann auch der Bums nicht, dass es irgendwie durchgeht oder irgendwas, sondern es ist dann drin gesteckt. Also in der Regel sind die Leute sofort gestorben oder in den Tagen nach dem Duell, wenn sie getroffen wurden. Ist mit der Bleivergiftung wirklich so krass? Verträgt der Körper das gar nicht? Das ist das nicht, so aber ist deine Wunde entzündet sich dann halt und so. Genau. Also ich glaube, eine Bleivergiftung kriegst du davon nicht. Genau, dann aber wir waren ja eigentlich jetzt bei, wir hatten ja eigentlich eine Geschichte. So, ja, das war jetzt der kurze Exkurs. Aber kurze Frage noch. Mehr Waffen sind nicht üblich erstmal in dem Umfeld, in dem wir uns jetzt bewegen fürs Duell. Naja, definiere üblich. Also Duell ist in der Regel alles, was auf Gegenseitigkeit beruht und einem gewissen Kodex folgt. Okay. So, ja. Okay. Und das ist sehr diffus, hat sich über die Jahre immer verändert, kommt immer darauf an, wenn sich zwei finden, die sich mit Gabeln ein Auge ausstechen und sagen, das ist ein Duell, dann ist es halt so, ja. Okay. Wenn sie sich darauf einigen. Aber der Klassiker oder das, worauf sich dann auch im Zweifelsfall Duellanten berufen konnten, ja, waren dann, okay, du hast jetzt die Wahlpistole oder Säbel. So. Alles klar. Das war schon die meiste Zeit so. Mhm. Also, 1794. Wir haben den Dupont und wir haben den hitzköpfigen Fournier. Dupont hat das Recht, die Waffe zu wählen. Und weil Fournier bekanntermaßen ganz passabel schießen kann, entscheidet er sich logischerweise lieber für den Säbel. Aber auch hier ist die Sache schnell entschieden. Nach einem unparierten Hieb gegen Duponts Schulter musste er verletzt aufgeben. Also geht echt zack, zack, Schnitt in der Schulter, Duell vorbei. Das ist, glaube ich, aber eine der weniger schlimmen Stellen tatsächlich, an der dich so ein Säbel erwischen kann. Genau, und das ist im Grunde so der typische Duellausgang. Einer wird leicht verletzt, eigentlich ist alles gut und offiziell ist die Ehre damit wiederhergestellt und die beiden können eigentlich weitermachen wie bisher. Jetzt ist aber trotzdem der Dupont ein bisschen angefressen. Ja? Und ja. Ich frage mich gerade, ob die Folge heute so ein mega blöder Wortgag einfach nur ist und die Typen reisen durch alle möglichen Länder, duellieren sich und am Schluss, ja, und das hieß dann das Duell um die Welt. Ich kann nicht beruhigen. Das ist nicht der Fall. Es kommt noch ein blöderer Wortgag. Aber, sehr gut. Tatsächlich, derjenige, der ursprünglich die Erde wiederherstellen wollte, wenn der verliert, dann ist ja sein Groll menschlich gesehen wahrscheinlich nicht befriedigt. Na, das ist das Skurrile dabei und das, was ich auch nicht so hundertprozentig verstehe. Ja? Ja. Es geht ja nicht darum, Rache zu üben oder deinen Groll zu befriedigen, sondern es geht darum, dass eine Ehre verletzt wurde und dann die Ehre wiederherzustellen. Aber das ist vollkommen in Ordnung, das zu verlieren. Genau. Wer im Grunde die Ehre verletzt hat und wer dann verletzt wird, und das ist im Grunde total wurscht. Ja? Es geht nur darum, okay, damit ist die Sache geregelt. Also das ist so ein, du hast deinen Mann gestanden, egal wie es ausgeht. Im Grunde. Du hast dich dem gestellt. Und der gewonnen hat, der hatte dann am Ende halt recht. So. Und fertig. Yeah. So, das ist ein bisschen schräg, ja. Moment, ach, wer gewonnen hat, hat recht. Naja, es gibt ja da keinen, es geht ja nicht um wirklich was drum, was zu entscheiden. Da kommen wir später auch noch drauf. Gibt's auch, aber das ist dann wieder eine ganz andere Liga. Aber es geht nicht drum, wirklich Rache zu üben und damit diese Kränkung zu begleichen, sondern es geht darum, einfach das auszutragen. Ja, da bin ich jetzt gespannt, wie es weitergeht, weil du hast ja schon angekündigt, dass mit französischen Namen habe ich es nicht so, dass der jetzt dann doch noch ein bisschen einen Groll hegt. Ja, der ist sauer und angefressen und er besteht auf einem Rematch. Ja? Also sie einigen sich drauf, das Ganze nochmal zu versuchen, nochmal anzugehen, ein paar Tage später, also nachdem die Verletzung mehr oder weniger ausgeheilt ist. Wieder Säbel? Stellen sie sich erneut gegenüber, wieder mit dem Säbel. Und dieses Mal landet Dupont einen Treffer und Fournier muss verwundet aufgeben. Also, die Sache ist irgendwie. Und es ging hin und her jahrelang und wenn sie nicht gestorben sind, dann kämpfen sie noch heute. Die Sache ist jetzt irgendwie zwar fair, aber unentschieden, schmunentschieden, es ist irgendwie auch nichts klar. Die Sache muss ganz klar in dem dritten Duell ein für alle Mal geklärt werden. Und das wird aber jetzt live übertragen im Fernsehen. So einfach ist es jetzt aber auch wieder nicht. Also sie stehen sich wirklich ein drittes Mal mit Säbeln gegenüber. Jetzt kurze Frage, dürfen da eigentlich Leute zugucken oder ist das so ein Ehrending, wir gehen in den Wald? Nein, es gab in den Städten teilweise Duellplätze. Also ich meine, auch da entscheidet sich es je nach Land und Zeit. Relativ lang in der Geschichte waren Duelle auch offiziell verboten, wurden geduldet und so weiter und so weiter. Es gab aber auch Zeiten, wo es einfach Duellplätze in der Stadt gab. Okay. Aber also dritte Auseinandersetzung, sie stehen sich erneut mit Säbeln gegenüber und jetzt gehen beide verletzt zu Boden. Da. Und erneut ist es eigentlich so, gut. Double KO. Sie sind jetzt beide mit dem Ergebnis sehr unzufrieden. Und die einzig logische Konsequenz ist, sie erklären sich jetzt mehr oder weniger offiziell den Krieg. Ja? Also sie einigen sich darauf, sich so lange weiter zu duellieren, bis die Sache wirklich zweifelsfrei geklärt ist. Also sprich, einer tot ist. Konkret beschließen sie Folgendes. Und jetzt, Herr Weißmann, bitte ich Sie einzuzählen. Eins. Wann immer Dupont und Fournier die Entfernung von 100 Meilen zueinander unterschreiten, sollen sie sich in der Mitte zum Duell treffen. Hey, hier auch im Urlaub? Geil. Zwei. Sollte einer der beiden durch einen offiziellen Auftrag verhindert sein, so muss derjenige der beiden, der frei reisen kann, die gesamte Distanz zurücklegen, um das Duell zu ermöglichen. Drei. Es gelten keine Ausflüchte, außer natürlich eine militärische Verpflichtung. Vier. Dieser Vertrag ist bona fide, was so viel heißt wie guter Glaube. Mhm. Und das bedeutet so viel wie, er kann nicht nachträglich verändert oder angefochten werden. Ach du liebe Zeit. Darauf haben die beide sich jetzt mal so verständigt. Das ist ja schlimmerer Vertrag als mit so einem Provider. Ja, ja, ja. Und du hast es gerade schon eigentlich erraten, was ich fast ein bisschen schade finde. Du hast mir die Pointe schon wieder gekillt. In den kommenden 19 Jahren stehen sich die beiden... Wow! Stehen sich die beiden Kontrahenten in mindestens 17 Duellen gegenüber. Andere Quellen sprechen sogar von 30. Mal mit Säbel, mal mit Pistolen, mal zu Pferd, mal zu Fuß und manchmal dinieren Dupont und Fournier vorher auch gemeinsam. Man kennt sich, man schätzt sich. Ich wollte gerade sagen, wenn irgendwann beste Freunde und was für ein schönes Ende wäre es auch für den heutigen Tag gegen Homophobie, wenn die beiden einfach zusammenkommen würden. Unwahrscheinlich. Unwahrscheinlich. Aber auch da nochmal, was wir ja schon gesagt haben, also Zeit und Geld spielt offensichtlich keine bis eine sehr untergeordnete Rolle. Hm. Ja, ja, ich glaube, die waren beide recht gut unterwegs im Militär. Die hatten sowohl das eine als auch das andere. Mhm. Das war nicht das Problem. 1813 werden beide zufällig zeitgleich in die Schweiz versetzt und landen noch zufälliger in Zimmern direkt nebeneinander. Hallo, diesmal haben wir nicht so weit zu reisen. Noch am selben Abend gehen sie wieder mit Säbeln aufeinander los, wobei Dupont seinen Gegner mit einem Stich durchs Genick vorübergehend an die Wand nageln kann. Boah, ui. In dieser Situation beschließen die zwei die Sache ein für alle Mal zu beenden. Aber das hat ja wirklich schon was von Finish Him. Klingt nach einem Finishing Move, ja. Ja, aber das ist nicht der Finishing Move, sondern sie machen aus, dass sie sich in einem großen Showdown am nächsten Morgen treffen. Aber stopp, ich dachte, er hat eine Fleischwunde. Ist nur eine Fleischwunde. Wie der schwarze Ritter von der Kokosnuss. Dupont ist der Sache schon länger überdrüssig. Also nach 19 Jahren, wer will es ihm übel nehmen? Kein Bock mehr auf die Scheiße. Wie nervig das sein muss. Er hat inzwischen geheiratet und ich glaube, eigentlich ist es seine Frau, die einfach keinen Bock mehr hat auf jemanden, der ein-, zweimal im Jahr zu einem potenziell tödlichen Duell ausrücken muss. Immer wenn wir in Urlaub fahren, triffst du den. Das ist echt. Könnt ihr euch nicht in den vertragen? Und die Endlösung soll jetzt so aussehen. Sie treffen sich diesmal mit Pistolen bewaffnet im Wald und schleichen so aufeinander zu, hintereinander her, umeinander rum, bis wirklich nur noch einer aus dem Wald wieder rauskommt. Modernes Geocaching. Also bisher haben sie Pistolen eigentlich meistens gemieden. Ich weiß nicht, ob sie zwischendurch, haben sie wahrscheinlich auch mal Pistolen ausprobiert, aber die meiste Zeit waren sie mit Säbeln unterwegs, weil der eine einfach scheiße schießt. Die haben den Battle Royale Hype quasi schon vorweggenommen. Genau. Aber sie waren immer nur zwei. Wie bei PUBG ist doch immer diese völlig overpowered Waffe gewesen. Sag doch vielleicht kurz, was PUBG ist. Ich weiß gar nicht, was Player Unknown Battlegrounds. Ein Spiel. Ist ein Computerspiel? Also, Battle Royale ist im Prinzip, glaube ich, damals gab es einen koreanischen Film und einen japanischen Film, was auch später in den Filmen mit Jennifer Lawrence hier, wie heißt sie? Die Hunger Games. Die Tribute von Panem, ja, dass du halt quasi eine Anzahl von Leuten in eine Arena schickst und halt bis zum Tod kämpfen lässt, bis einer über ist. Und also quasi zwei gehen rein, einer geht raus, nur nicht mit zwei, sondern mit 100. Genau. Und tatsächlich, Prinzip gab es eigentlich schon länger im Filmbereich, im Buchbereich und jetzt in den letzten Jahren ist es der Mega-Hype im Computerspielebereich gewesen mit Spielen wie eben PUBG, was die Abkürzung ist für PlayerUnknown Battleground und Fortnite. Genau, da gibt es auch einen Battle Royale-Modus. Aber was ich sagen wollte, diese völlig Imba-Waffe war tatsächlich eine Pfanne. Also das war auch eine Zeit lang ein Meme, dass du total die Heavy-Maschinengewehre haben konntest und diese Pfanne eigentlich völlig overpowered war. Und du in der Zeit, wo halt die Leute auf dich geschossen haben, einfach hingegangen bist, demjenigen eine mit der Pfanne verpasst hat und das war ein Insta-Kill so ungefähr. Oh, okay. Und das haben sie aber gepatcht leider. So. Ja. Ich bin sehr gespannt, wer überlebt, lieber Jürgen. Der mit der Bratpfanne. Ja, sie haben keine Pfanne dabei, aber ich habe euch ja schon gesagt, Dupont ist eigentlich der schlechtere Schütze und er weiß es auch. Also er sind ja eine heimtückische List. Viel geiler wäre jetzt gewesen, wenn sie so einen Cook-Off machen würden, so gegeneinander abkochen. So, wer macht das beste, sagen wir, belegte Baguette mit freier Zutatenwahl? Jetzt wird's klischeehaft. Nur weil es Franzosen sind, oder was? Ich hätte jetzt einfach Bock, ein Baguette zu belegen. Deswegen kam mir das ehrlich gesagt in den Sinn. Also, Dupont nimmt seinen Mantel und hängt ihn auf einen Stock und wedelt damit von hinter einem Baum so ein bisschen rum. Und Fournier fällt voll darauf rein, feuert zweimal auf das Kleidungsstück und ist damit quasi leer geschossen. Jetzt kommt Dupont hinter seinem Baum vor und hat jetzt seine Revolver und geht ganz entspannt auf seinen wehrlosen Gegner zu. Und jetzt könnte er eigentlich so eine James-Bond-Bösewichtsrede halten. Ja, die ist relativ kurz, aber er sagt: General, Ihr Leben liegt in meinen Händen, aber ich habe nicht die Absicht, es Ihnen zu nehmen. Er drückt also nicht ab. Stattdessen erklärt er den fast 20 Jahre andauernden Duellmarathon offiziell für beendet. Und sollte Fournier in Zukunft irgendwann auf ein weiteres Duell bestehen, behält sich Dupont das Recht vor, die beiden jetzt gesparten Kugeln später dann auf kurzer Distanz auf seinen Gegner zu feuern. Also wenn er wirklich nochmal zum Duell antreten muss, dann dann machen wir da weiter, wo wir jetzt aufhören. Genau, dann ist die Wahl der Waffen klar und Dupont hat die ersten beiden Schüsse. Ach, ich mag sowas immer so Listen bei sowas. Also nicht wie die Aufzählungsliste, sondern der Plural von eine List. Ja, ich mag auch Listen, da kommen wir später auch noch drauf. Wobei To-Do-Listen sind auch schön. Und das beendet tatsächlich die wohl längste private Auseinandersetzung der Geschichte. Also total unblutig. Nach 20 Jahren Duellen gehen beide friedlich ihre Wege und ich weiß nicht, ob sie sich wieder sehen, aber sie werden sich auf jeden Fall nicht wieder über den Haufen schießen. Aber grillen dann immer und die Tochter heiratet den Sohn vom anderen. Und das ist tatsächlich meine Frage, wenn du sagst, sie haben auch manchmal schon miteinander Abend gegessen, ob sie dann irgendwie in Zukunft dann noch so Zeit miteinander verbracht haben. Also ich konnte keinen Beleg dafür finden. Ich glaube, sie gehen tatsächlich getrennter Wege. Aber ich vermute auch, dass die sich schon so ein bisschen angefreundet haben, weil wenn die wirklich der Hass noch so stark wäre, dann hätten die sich unterwegs schon mal entweder mit dem Schwert im Nacken oder mit der Pistole doch aber eigentlich aus dem Leben geschossen. Ist ja diese Regelung mit der Annäherung auf so und so viel Entfernung ganz schön schwierig umzusetzen damals. Woher weißt du denn, wo der andere gerade residiert? Das habe ich mich auch gefragt, ja. Das wäre ja heute total geil, wenn du so eine Situation händest, könntest eine App dafür bauen. Die Duellanten-App. Und es wäre datenschutztechnisch ja eigentlich auch kein größeres Problem, weil du gibst einfach nur die Information sozusagen zu einer dritten Partei, wo du gerade bist. Und wenn halt die dritte Partei sagt, ihr beide seid ziemlich nah beieinander, dann pusht die halt so eine Nachricht an beide so, hey, hier ist der Weg zueinander, hier müsst ihr euch treffen, weil das ist genau der Mittelpunkt, viel Spaß, kämpft aus. Ich finde diese völlig absurde hypothetische Idee auf Datenschutzkompatibilität hinterfragt. Ich habe jetzt auch gedacht, so, es geht hier um potenziell tödliche Duelle, was halt gegen tausende von wichtigen Gesetzen und dann, ja aber wir könnten das Wichtigste scheint mir der Datenschutz zu sein. DSGVO. Ja, aber man muss ja vielleicht kein tödliches Duell, sondern eben wieder eins mit einem Banjo oder einem nassen, kalten Fisch austragen. Dominik, kannst du bitte den Folgentitel, die DSGVO mit Duellen zu tun hat, irgendwie nennen? Ja, stimmt, also Clickbait und so. Also die beiden, wie gesagt, ich glaube, sie gehen getrennte Wege, sie leben noch eine ganze Weile und sie schaffen es immerhin als Vorlage in die Kurzgeschichte The Duel von Joseph Conrad. Kennt ihr Joseph Conrad? Heart of Darkness? Heart of Darkness, Ridley Scott hat einen Film, der ist das zweite, die Duellisten auf Deutsch von Ridley Scott. Genau, die sind die Vorlage dafür. Das ist total schön, dass du das jetzt sagst, weil ich liebe Ridley Scott und das ist einer der wenigen Filme, die ich nicht gesehen habe von ihm. Und schauen wir den zusammen bitte an. Ich würde den auch gerne sehen. Oh, Filmnacht. Aber steigen wir bitte noch etwas tiefer in die Materie ein. Und du musst natürlich gucken, dass du wieder einen Fernseher hast. Oder hast du schon? Du hast doch keinen, oder? Ich habe tatsächlich einen, aber das Internet geht noch nicht. Moment, achso, du hast aber einen neuen Fernseher, weil du hast ja in einer der letzten Folgen erzählt. Genau. Und ich habe jetzt unterdessen auch nach vielen Sprenzchen von der Spedition, habe ich einen neuen. Und der steht jetzt auch super da, aber ich kann nichts streamen und nichts tun, weil meine sämtlichen Konsolen ein Update bräuchten und da muss man halt ins Netz. Ja. Aber hat sich das Jimdo-Sponsoring von der letzten Folge doch gelohnt, hä? Mit dem neuen Fernseher? Ja, ja. Was drückst du jetzt eigentlich hier schon wieder die ganze Zeit auf deinem Handy rum? Was die DSGVO mit... Ach so, du machst Notizen. Okay, das ist aber... Ich möchte trotzdem um eure Aufmerksamkeit bitten. Denn ich möchte nochmal kurz in die Geschichte der Duelle. Also wir hatten ja jetzt gerade schon, es gab so eine gewisse Hochzeit der Duelle, aber Duelle haben natürlich auch Wurzeln, ja. Und die gehen ganz schön weit zurück. Denn ursprünglich ist die Idee des Duells eigentlich im Gottesurteil verankert. Und das ist die Idee, dass irgendeine Form von höherer Macht quasi in den Prozess der Wahrheitsfindung und Gerechtigkeitswiederherstellung eingreift und alles so regelt, dass es am Ende passt. Ja. Und damit du das beschleunigst, lässt halt zwei Leute aufeinander losgehen? Und ja, das gab es in ganz unterschiedlichen Formen. Also bei Gottesurteilen kam es bei den Heiden vor allem auch zu Zweikämpfen. Ja, gab aber auch so Sachen wie die Feuer- und die Wasserprobe, ja, wo du dann halt irgendwie schaust, ob jemand entsprechend feuerfest ist oder lange die Luft anhalten kann. Auch irgendwann so Pseudo-Ausreden für, du willst denjenigen einfach loswerden. Ja. Aber kurze Frage. Das ist doch dann jetzt aber eigentlich kein Duell mehr, oder? Weil es nicht mehr gegeneinander ausgegeben wird. Nein, ich sage ja, das Konzept ich sage ja, die Idee. Darauf. Die Idee beruht im Grunde auf dem Gottesurteil. Verstanden. Und es gab auch harmlosere Gottesurteile, zum Beispiel in der Kirche. Ja, da gibt es so ein Kreuzordal, nennt man das. Und da geht es eigentlich nur darum, wer länger seinen Arm hochhalten kann, der hat am Ende recht. Okay. Und das finde ich dann noch relativ harmlos. Oh, ich möchte unbedingt an der Stelle ein Video empfehlen. Unbedingt. Von Leuten, die ihren rechten Arm hochhalten? Nein. Ja, ganz schlecht. Na, von Leni. Nee, von Pfahlhockern. Au, auch schön. Pfahlhocken ist wohl ein Brauch, der, ich vermute, er kommt aus den Niederlanden oder war da stark verbreitet. Und es gibt... War denen das Wasser bis zum Hals steht? Und es gibt, ich glaube, es war von Spiegel, gibt es ein Video, das ist bei YouTube online, das ist aus den 90er Jahren. Wo zwei Leute im Heidepark Soltau war es, glaube ich, oder also so ein Freizeitpark, wo so ein gegeneinander Pfahlsitzen ausgetragen worden ist. Aber nach, ich glaube, 40 Tagen sitzen da einfach immer noch zwei Typen, einer aus Deutschland, einer aus Holland. Und es laufen halt Leute unten vorbei, eine Achterbahn fährt im Hintergrund vorbei, und die Leute gucken alle und die zwei nehmen das total ernst, zumindest vor der Kamera, weil der eine sagt, ja, ich muss die Ehre von Deutschland verteidigen und der andere, nein, der Preis muss zurück in die Niederlande und dann belästigt der eine den anderen mit Technolärm und der andere rasiert sich dann oben und die dürfen nur alle 2-3 Stunden für 10 Minuten runter. Und um das Ganze ein bisschen zu spoilern, das kommt auch in dem Video gar nicht vor, wie es dann ausgeht, sondern die zeigen einfach nur dieses Video und es ist sehenswert, weil es wird jede Minute absurder. Weil der Deutsche hat dann auch so einen Fanclub von älteren Damen und so, also alles völlig over the top. Die BHs nach oben werfen. Selbst bemalte T-Shirts und so. Aber am Schluss verliert der Deutsche, weil der bei irgendeiner Pause mal einpennt einfach. Hm. Und dann sagt aber der andere, hey komm, geh nochmal hoch, das war nicht fair. Und der andere, nee komm, ich habe jetzt sauber verloren, du hast gewonnen, Schluss. Also eigentlich sehr... Die Pointe ist jetzt erstaunlich ernüchternd dafür, dass du jetzt 10 Minuten lang ja, Methode aber erzählst. Schaut euch das Video an. Es ist einfach, da ist alles einfach gut. Alles einfach gut. Ja. Ja, so ähnlich wie bei den Wikingern und im germanischen Kulturkreis. Oho. Da gab es nämlich den Holmgang. Das war sowas wie eine rituelle Fotzerei, die aber nach sehr strengen Regeln erfolgt ist und wo auch schon die Vorbereitung sehr streng reglementiert war, also schon die Vorbereitung des Kampfplatzes und so weiter. Ich finde, der Name ist Hammer. Und derjenige, der den Kampfplatz vorbereitet, der musste zwischendurch durch seine Beine hindurch zum Himmel gucken, sich am Ohrläppchen ziehen und irgendeinen Spruch murmeln. So, das war Teil der Vorbereitung. Ja. Lulu, sag ich nur. Habt ihr American Gods gesehen? Nein, von Neil Gaiman gibt es ja American Gods, den Roman, der sehr empfehlenswert ist und es gibt eine hervorragende Umsetzung fürs Fernsehen oder als TV-Series. Ich glaube, die ist original im Amazon Video, also nicht wirklich im Fernsehen. Ja, glaube ich auch. Und das genau, was du gerade sagst, da sind auch immer wieder so Einschübe, die mit der Originalstory nichts zu tun haben, aber die halt so die Göttlichkeit im Laufe der Jahrhunderte zeigen und an was Menschen und Kulturen geglaubt haben. Und da ist auch eine Kurzepisode, wie Wikinger auf einer Insel stranden. Und die stranden dann auf dieser Insel und gehen, die haben halt kein Essen und kein Trinken und sind da irgendwie zu zehnt. Und dann machen die halt immer zunehmend quasi aus meiner Sicht absurdere Dinge, die halt den Windgott halt irgendwie dazu bewegen sollen, dass er den Wind wieder kommen lassen soll, dass sie weitermachen. Mhm. Unter anderem schnitzen sich alle, also alle 10 Mann das Auge raus, halt irgendwie sich selber jeweils. Also eines. Eines, ja. Mhm. Und dann irgendwann ist genau das, was du gerade sagst, oder ich weiß nicht, ob das exakt dasselbe ist, dass die dann sich gegenseitig duellieren und quasi Gottes Opfer bringen und dann halt quasi eine Opfergabe für ihren Gott halt irgendwie machen. Ich weiß nicht, ob das genau das Gleiche ist, aber... Nee, also tatsächlich über die Ursache, warum es zu diesem Holmgang kam, habe ich jetzt gar nicht so viel hier mitgebracht. Ich glaube, das war auch eher so zur Schlichtung von irgendwelchen Streitigkeiten. Ich fand nur das mit diesem durch die Beine gucken so witzig, weil das offensichtlich in dem Kulturkreis total üblich war. Das nannte man so den Blick in die andere Welt. Und da geht es eigentlich auch darum, nur die Götter irgendwie wohlgesinnt zu stimmen. Ja. Ah, okay. Im Mittelalter später gab es dann auch den sogenannten Gerichtskampf. Und da war es dann schon so... heutzutage dargestellt von Richterin Barbara Dahle. Genau, also wenn ein Streit nicht anders gelöst werden kann, ja, dann kamen die Parteien vor Gericht. Und es gab so eine Art, also das war jetzt nicht das abschließende Urteil, sondern es war eher so eine Art Zwischenverhandlung, wenn halt eine Frage nicht geklärt werden konnte. Also wenn bei einer Frage der eine das eine gesagt hat und der andere das andere, dann wurden die beide hier mit dem Knüppel irgendwie gegenübergestellt und dann haben die das rausgeprügelt. Ich stelle mir das heutzutage so bei Gericht vor, gerade bei so, ich sag mal so Sachen wie Patentprozessen oder ähnliches. Wo dann einfach die Anwälte überhaupt nicht mehr gute Anwälte sind im Sinne von, ja, gute Juristen, sondern einfach so die mega American Gladiator-Typen, die einfach mega austeilen und einstecken können. Also in einer der frühesten Aufzeichnungen zu diesem Thema heißt es, wenn sich die Zeugenaussagen beider Parteien widersprechen und keine Partei der anderen weichen will, so sollen zwei aus ihrer Mitte, das heißt einer aus jeder Partei, ausgewählt werden, damit sie mit Schild und Stöcken auf dem Kampfplatz kämpfen. Und der besiegte Kämpfer soll wegen des Meineids, den er begangen hat, seine rechte Hand verlieren. Wow! Die übrigen Zeugen aber derselben Partei mögen ihre Hand durch Geldzahlungen auslösen. Also wer gewinnt, hat Recht. Wer gewinnt, hat Recht. Und der Rest muss zahlen und der Kämpfer verliert eine Hand. Die Hand halt weg. Tod oder Hand weg. Ja, genau. Es war dann immer ganz so krass. Also es konnte auch einfach sein, dass du bei so einem Kampf ganz leicht verletzt wurdest und dann wurdest du aber zu Tode verurteilt, weil du offensichtlich schuldig warst. Im Nachhinein, weil ja, dann die Zeugenaussage auch quasi. Genau, so, weil das war dann gegen dich, wurde gegen dich ausgelegt, du hattest Unrecht und. Aber sozusagen bei dem Prozess um, wurde das Schwein gut bezahlt, war das fair, da sozusagen verliest du halt die Hand, weil sozusagen du wirst ja höchstens dazu verurteilt, den Rest des Geldes zu zahlen. Ja, ich habe jetzt keine konkreten Beispiele, aber es ging, wie gesagt, es ist ja jetzt nicht so, dass es kam jemand vor Gericht und dann wurde gekloppt und dann musste jemand sterben, sondern es ist halt so, wenn wirklich dann das nicht lösbar war oder nicht auflösbar oder man nicht rausfinden konnte, wer jetzt die Wahrheit spricht, dann mussten halt die beiden, die Gegenteiliges behaupten, das rauskloppen. Gab es tatsächlich, also wir sind ja vorhin schon auf Game of Thrones gekommen und bei Game of Thrones gibt es halt auch mindestens eine Folge, wo halt ein Gerichtsprozess ist. Und dann du aber einen Champion quasi für dich kämpfen lassen kannst. Gab's sowas wirklich, dass du dann komplett das in die Hände der Götter gelegt hast? Naja, hier in dem Zitat, das ich gerade hier gebracht habe, stand ja auch, dass zwei aus der Mitte ausgewählt werden. Also ich meine, das lässt natürlich offen, dass dann da der entsprechend protzige Vertreter dieser Gruppe antritt. Aber bei Game of Thrones ist es wirklich so, dass halt dann auch keine weitere Verhandlung mehr gibt, sondern das ist dann auch gleichzeitig das Urteil. Also wenn, keine Ahnung, der Philipp für dich kämpft und der Philipp stirbt im Duell, dann bist du auch gleichzeitig screwed, weil du verloren hast. Also das ist, im Grunde ist es nur ein Hilfsmittel, weil man natürlich in der Forensik nicht besonders weit entwickelt war im Mittelalter. Ja, wirklich. Und einfach Dinge nicht nachvollziehen konnte. Und dann, wenn eine Frage im Raum stand, wo der eine sagt ja und der andere sagt nein, dann. Das ist halt Aussage gegen Aussage. Genau. Das Urteil, das hat damit erstmal noch nichts zu tun. Okay, also das war halt so ein Zwischenschritt auf dem Weg zum Urteil. Genau, aber das ist ja tatsächlich schon einigermaßen vernünftig. Also, wie wir alle wissen, und haben die Menschheit ja schon schlimme Dinge getan. Es hätte mich gar nicht gewundert, wenn dieses Game of Thrones-artige, wirklich, das ist das Urteil dann gleichzeitig, dass es wirklich gegeben hätte in irgendeiner Kultur. Vernunft ist ein gutes Stichwort, denn diese Gerichtskämpfe wurden im 13. Jahrhundert von der Kirche verboten, um im 14. Jahrhundert dann von einer sehr viel beliebteren Methode zur Wahrheitsfindung abgelöst zu werden, der Folter. Ach, schön. So, ja. Weiß ich jetzt nicht. Kann man jetzt besser finden, was man mag, aber das war dann so der nächste logische Evolutionsschritt in der Detektivgeschichte, nee, Detektiv nicht, in der Inspektor Gadget. Ja, in der Polizeigeschichte. Es gibt dann auch noch das Tjosten oder das Lanzenstechen, also das Lanzenreiten. Das kennt man ja tatsächlich hier, tatsächlich, wo wir uns befinden. Wir befinden uns gerade ziemlich im Herzen von Nürnberg. Und wenige Meter von hier weg kann man ja einmal im Jahr dem Ritual des Fischerstechens. Das gibt es hier in der Gegend sehr häufig so. Genau, das war auch bei uns in der Gemeinde irgendwie. Und das gibt es relativ häufig. Genau. Aber das müsst ihr kurz erklären. Genau. Das kennt nicht jeder. Genau. Also helft mir auf die Sprünge. Ich bin nicht zu sehr bewandert. Naja, aber es Fischerstechen gibt ein Ruderboot. Hast du zwei Ruderboote. Genau. Und jeweils zwei Mann. Also einer rudert und einer steht vorne auf dem, auf der, nennt man das Reling beim Ruderboot, keine Ahnung, vorne auf der Spitze, was schon sehr wackelig ist. Und hat halt einen Stecken in der Hand. Und auf dem anderen Boot steht halt auch einer mit am Stecken. Und dann geht es darum, dass halt einer ins Wasser fallen muss. Genau, also es ist wie man aus den typischen Robin Hood-Filmen kennt, zu Pferde, einfach nur zu Wasser. Genau. Und dass der in der Regel weniger mit Schmackes aufeinander zureitest, sondern da eher gemäßlich aufeinander zupaddelst und dann sozusagen strategisch den anderen ein bisschen piekst oder antäuscht und ich weiß nicht, ins Wasser fällt. Habt ihr was Vergleichbares schon mal gemacht? Also wir haben so mal auf einem Badeweiher so ein bisschen nachgestellt und das ist, du bist schon so wackelig auf diesem Ding, dass du gar nicht viel, also das hat nicht viel mit Schlagen oder Fechten oder irgendwas zu tun, sondern du musst nur versuchen, jemanden zu stoßen, ohne dabei das Gleichgewicht zu kriegen. Und ich habe auch gesehen, dass diejenigen, die das richtig drauf hatten, machen auch so Bewegungen wie sich tatsächlich vorne drauf zu stellen und sozusagen so Auf-Ab-Bewegungen zu machen, also so mit den Knien, um sich zu stabilisieren. Das Boot, ja. So einen gewissen Wellengang, könnte man sagen, hat, also damit es so hoch runter wackelt, damit du einerseits deine Lanze sozusagen automatisch so ein bisschen hoch und runter bewegst und andererseits, dass dir selber wieder Stabilität verleiht. Ja, aber so Sachen kann man hier in der Gegend, glaube ich, auch mal ausprobieren. Bestimmt. Ja, also was ich eigentlich sagen will, ist, das hat mit Duell im Grunde nicht viel zu tun. Also das entstand aus dem ritterlichen Kampftraining und ist dann wirklich zu einer richtigen Sportart im Grunde aufgestiegen im Mittelalter. Und hier ist es ja auch eher lustiges Zugucken. Hier habe ich eine absolut unbedeutende Anekdote dazu. Bei einer der späteren, tendenziell eher unblutigeren Varianten des Lanzenstechens, also früher ist man da wirklich einfach mit Lanzen, spitzen Lanzen aufeinander zugeritten und hat sich irgendwie quasi durchbohrt. Später war das wirklich ein Sport mit Schutzausrüstung, mit stumpfen Lanzen, die leicht gesplittert sind und so weiter und so weiter. Da hat man das eher auf Punkte gemacht. Also wer drei Punkte erreicht hat, hat gewonnen. Und es gab einen Punkt für einen Treffer an Helm oder am Schild. Für Absatteln gab es zwei und wenn du jemanden doch mal aus Versehen direkt umgebracht hast, gab es drei. Ja. Das ich wollte sagen, aber wie kannst du auch nicht drei Punkte kriegen, wenn er tot ist? So. Das war aber absolut nicht das Ziel. Naja, drei Punkte kriegst du halt in mehreren Ritten. Also du reitest mehrmals aufeinander zu. So, das ist ja aber im Moment gegen eine Person, wenn der tot ist, kannst du ja eigentlich einfach der Definition nach nicht mehr Punkte kriegen. Ja doch, dann hast du ja schon drei. Ja, dann ist ja alles gut. Genau, deswegen sage ich ja, ist ja gut, dass du dann wenigstens drei kriegst, weil sonst müsstest du ja noch mal gegen den nicht mehr existierenden. Ja, der Witz ist aber, lasst mich doch mal meine Anekdote zu Ende bringen. Also das Ziel ist absolut nicht, jemanden zu töten. Es wird noch witziger. Wenn ich ziehe, es kann ja durchaus passieren, dass die Leute gleichzeitig gleich viele Punkte machen. Man trifft sich ja da in der Regel oft gleichzeitig auf dem Schild. So. Wenn jetzt beide drei Punkte Gleichstand haben, dann wird das Turnier entschieden, dadurch, dass der gewinnt, der als letztes sein Visier hochklappt. Oh oh. Was ich sehr spannend finde. Und es gab auch regelmäßig Hitzschläge und alles Mögliche. Das war dann so eine Art Gottesurteil, um zu entscheiden, wer das Turnier gewonnen hat. Dann gehen sie zusammen in die Sauna. Schauen wir mal, wer zuerst das Visier hochklappt. Schwimmen. Also wie gesagt, hat mit der Geschichte überhaupt nichts zu tun. Fand ich ja witzig. Aber also jetzt muss ich mal eine blöde Frage stellen. Dominik, es gibt keine blöden Fragen. Oh doch. In dem Podcast ausnahmsweise schon. Gefühlt habe ich doch so einen Vorteil, indem ich diese Visier hochklappe und wesentlich besser belüftet bin und sehe, dass ich mich auf das Eigentliche, und zwar das Pieksen, viel besser konzentrieren kann. Ja, aber wenn dich da halt einer reintrifft, dann bist du halt sofort tot. Fair point. Das neuzeitliche, moderne Duell, so wie wir es heute eigentlich vor Augen haben, wurde dann im 19. Jahrhundert zunehmend beliebt. Zwischen 1800 und 1900 focht fast jeder vierte Adelige im Laufe seines Lebens mindestens ein Duell heraus. Wow. Kannst du bitte nochmal focht sagen? Focht. Ist das nicht die korrekte Vergangenheitsform? Ich glaube schon. Klingt auf jeden Fall schön. Fechtete. Vielleicht auch Fechtete. Focht ist schöner. Ich stehe eher auf so falsche Vergangenheitsformen. Ich hoffe, es heißt focht. Manchmal klingen die einfach so schön. Ja, da finde ich den Konjunktiv immer toll, wenn man den noch mit ich wünschte, du föchtest. Ja, oder und noch mit Vergangenheitsformen kombinieren. Das ist auch immer. Du hättest gefürchtet. Ja, aber nicht mit hätte, sondern du fürchtetest. Du fürchtetest. Ja, das, oh, schön. Wir haben noch einen kleinen Statistikeinschub. Das ist echt herrlich. Nur bei einem von 6 Duellen soll es überhaupt zu nennenswerten Verletzungen gekommen sein. Hm. Also nur 1 von 6. Und nur bei einem von 14 gab es einen Toten. Mhm. Also okay. So viel zur Verletzungsgefahr bei Duellen. Naja, ich meine, also ja, ist ja schön und gut, aber einer von 14? Immer noch ist schon ganz wenig. Also ja. Das ist schon trotzdem einer, mehr als einer im Monat. Gut, auf der anderen Seite, wenn du dir überlegst, wenn es gar keine Ernsthaftigkeit hätte oder diese Bedrohung vom Tod, dann glaube ich, hätte es ja auch weder diese Signifikanz, jetzt auch die wir uns dem Thema nähern, und auch diese Bedrohlichkeit, die da im Raum steht und weswegen du es nicht leichtfertig machst. Stell dir mal vor, wie viel besser das Internet wäre, wenn es heute noch Duelle gäbe. Du klingst wie jemand, der die Formel 1 verteidigt in den 80er Jahren. Ich habe nichts mit Formel 1 nein, geguckt. Es tut mir sehr leid, aber ich. Nein, aber Passivsport. Ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist, aber die Formel 1 war ja jahrzehntelang dafür bekannt, dass die Tode produziert hat. Also die quasi ganz, okay. ganz viele okay. Leute, also in der Formel 1 ist jede Saison einer gestorben, mhm. so im Schnitt. Mhm. Und das ist genau die Argumentation, die du gerade sagst, so ungefähr, war halt wirklich so, was die Hardcore-Fans gesagt haben. Das ist die Königsklasse, da ist halt rohe, männliche Gewalt, PS und sonst wie. Und das gehört halt einfach dazu und keine Ahnung, das ist halt gerade der Thrill, den das Ganze bringt, dass du halt auch sterben kannst dabei, ja. Verstehe. Und dann ist, glaube ich, tatsächlich, ich glaube, dass es innerhalb von einem Wochen damals ein Österreicher ums Leben gekommen und dann okay. eben Ayrton Senna in 1994, der vielleicht größte Fahrer aller Zeiten, und dann haben sie gedacht, vielleicht doch nicht so geil. Ja, und dann ist das quasi erst überarbeitet worden. Und das war so der letzte große Sport, wo Tote quasi noch also akzeptiert wurden, sage ich jetzt mal. Naja, der große Mainstream-Sport, ja. Ja, Mainstream, ja. Aber einen Sport, von dem ich nicht wusste, dass Deutschland, zumindest laut Wikipedia, und ich glaube dir das tatsächlich auch, und dem Artikel nach hat es auch eine gewisse Signifikanz, eine unglaublich hohen Begeisterung dafür hat, ist ja tatsächlich Boxschach. Ja. Ja, das gibt's. Das war mir nicht bewusst. Also ist das nicht so ein Universitätssport auch? Das kann leicht sein. Also die Idee ist, du boxst und anstatt dass du Pausen hast, spielst du Schach. Und wenn du in einem der beiden Disziplinen gewonnen hast, dann ist zu Ende. Und also wirklich dieses, und ich finde, es ist eine sehr interessante Kombination. Also sind beides nicht so meine Sportarten. Aber tatsächlich zu sagen, so dieses Boxen, was ja auch ganz stark mit diesem, ja, du haust die Rübe auf die Rübe, bis du an dem Tag auch einfach blöde bist, weil meine Schläge auf den Kopf sind einfach nicht gut fürs Denkvermögen. Und dann gehst du aber raus aus diesem Ring und setzt dich für Denksportaufgaben hin. Ja. Interessante Kombi. Absolut, ja. Bemerkenswert. Und da gibt es richtige große Meisterschaften. Das war mir nicht bewusst. Aber auch hier, dein Ausflug in die Formel 1 bringt eigentlich auch schon ein wichtiges Thema auf. Auch damals war die Rechtslage bei dem Thema insgesamt schwierig oder auch die öffentliche Wahrnehmung von sowas. Napoleon hat schon Duelle eigentlich offiziell verboten und sanktioniert, inoffiziell aber dann in den meisten Fällen geduldet. Das wäre für mich nämlich auch eine Frage, warum duldet man das? Oder beziehungsweise, das ist ja auch für Ritter und Co. mega dumm. Du hast mega teuer ausgebildete Leute, die jetzt eigentlich gut im Kampf ziehen können und dann schießen die sich gegenseitig kaputt. Naja, aber was unterscheidet denn den Adel vom Bürgertum, also neben dem Geld? Die Ehre. Ja, aber hauptsächlich klar. Die Ehre. So, das ist halt alles, sind halt alles stolze Gockel. Und ich meine, das ist wirklich durch die Bank weg akzeptiert, für seine Ehre zu kämpfen oder für die Ehre von jemand anders und dafür auch zu sterben. So, das ist einfach okay. Ja. Es gibt eine Anekdote aus der napoleonischen Armee, wo sich zwei junge Offiziere direkt an der Frontlinie duellieren, während um sie herum die feindlichen Kugeln einschlagen. Die werden dann von ihrem General verhaftet und Napoleon vorgeführt. Und der sieht sich die Wunde auf der Wange des einen an und sagt, wo haben Sie sich diese Wunde zugezogen? Und der Befragte überlegt kurz und zeigt dann auf seine Backe und sagt, hier. Und daraufhin wird er befördert statt bestraft. Das ist schon ein bisschen geil. Und auch im deutschen Recht sind Duelle nach 1871 explizit verboten, aber mit einer relativ geringen Strafe versehen, also das Duell an sich. Wenn jetzt aber dabei einer ums Leben kommt, dann gibt es doch 15 Jahre Festungshaft. Also. Okay, aber gilt es dann als Mord? Nee. Nein, das ist nochmal eine eigene, also frage mich jetzt nicht, wie das dann genau genannt wird, aber das ist schon nochmal eine andere Liga als vorsätzlicher Mord. Also das ist dann eher in der Liga von Totschlag oder wobei, so. Wobei, das ist schon interessant. 15 Jahre ist schon ganz schön viel trotzdem. 15 Jahre ist viel. Naja, also jetzt mal unabhängig vom Volumen, aber wenn du sagst, naja, das ist wie Totschlag, dann sagst du ja, das ist nicht so schlimm wie Mord. Es ist auch nicht so schlimm wie Mord, weil es sind ja zumindest beide willentlich, lassen sich ja willentlich auf das Risiko ein. Hm. Von der Richtung ja, aber den Schaden, den du anrichtest, den begibst du ja mit Absicht rein. Ja gut, aber es gibt ja auch im heutigen Recht Unterschied zwischen fahrlässige Tötung, zwischen Mord und Totschlag. Also da gibt es ja Abstufungen. Genau, ja. Aber das Absurde ist ja an der Stelle, dass du sozusagen das Opfer einer Straftat einwilligt ihr gegenüber. Naja, gut, aber also in der Regel ist ja die Intention ist ja nicht die Tötung, sondern die Intention ist ja die Wiederherstellung der Ehre. So. Ja. Und das ist schon, im Grunde ist es vielleicht sogar nur eine fahrlässige Tötung an der Stelle. Also, keine Ahnung. Aber wenn du das Ganze verbietest, dann sagst du ja auch, dass mit dieser Ehre schmähre, ist Quatsch. Ihr tötet da einfach Leute in dem Moment. Vielleicht sollten wir mal einen Anwalt aus dem Jahr 1871 befragen. Vielleicht wäre das mal was für die Rechtsbelehrung. Schön. Seit 1881 sind sie auch durch den Papst kirchlich sanktioniert, Duelle. Also auch die Kirche findet Duelle doof. Wer hätte es gedacht? Finde ich doof. Das ist aber ungefähr die Zeit, in der auch die Kotze-Affäre ihren Lauf nimmt. Was? Die Kotze-Affäre. Er hat wirklich Kotze gesagt. Ja, habt ihr noch nie von der Kotze-Affäre gehört? Italienisch für Muschel? Nein. Ich kenne nur DJ Kotze. Nein, weder noch. In der Kotze-Affäre ist es so, dass die Mitglieder der Adelsgesellschaft rund um Wilhelm II. In anonymen Briefen sexueller Ausschweifungen bezichtigt werden. Ja, okay. Also die sollen wilde Orgien gefeiert haben, wo die Schwester des Kaisers auch dabei war und Gruppensex und Homosexualität und das ganze Pipapo. Das stimmt doch gar nicht, wir haben noch viel härter gefeiert. Das ist eine Beleidigung unserer Party-Ehre. Und plötzlich gehen dann nach so einer Veranstaltung anonyme Briefe halt bei verschiedenen Institutionen ein, bei den Teilnehmern, also es insgesamt, glaube ich, bis zu 200 Briefe, dann so in der Zeit nach diesen Orgien. Spam-Mail. Und da sind auch ganz viele dann schlüpfrige Details aus diesen Orgien drin, teilweise auch Bilder. Da gibt es auf Wikipedia ein Foto. Gibt es auf Wikipedia ein Foto, wo ein Mann dem anderen irgendwie, also ich weiß nicht, ob es eine Zeichnung ist oder ob die das nachgestellt haben oder fragt mich nicht. Es gibt ein sehr verstörendes Foto auf Wikipedia, wenn man nach Kotze-Affäre guckt. Und schnell ist also klar, das muss ein Inside-Job gewesen sein. Also, Philipp, lass das. Da muss jemand ausgeplaudert haben. Und man hat schnell einen Schuldigen. Und das ist der Hofzeremonienmeister Leberecht von Kotze. Leberecht? Aha. Ja, Leberecht von Kotze. Das ist ja auch ein fantastischer Vorname. Und der die Kombination ist auch hart. Der wird dann verhaftet und muss aber aus Mangel an Beweisen schnell wieder freigelassen werden. Mm. Und der ist jetzt in seiner Ehre verletzt. Ja, hier wird einfach beschuldigt, hat überhaupt nichts getan. Mhm. Und er fordert jetzt seine beiden Ankläger zum Duell. Im ersten kassiert er einen Treffer um Oberschenkel. Au. Im zweiten bringt er seinen Gegner um. Und okay. Das alles vor den Augen von wahnsinnig vielen Schaulustigen am Berliner Duellplatz. Okay. Und das im Jahr 1896, also wo Duelle offiziell auch verboten sind. Und es gibt dann einen wahnsinnigen öffentlichen Diskurs um das Thema Duell, aber natürlich auch um die Verfehlungen des Adels. Vorrangig aber ums Duell. Und spannende Geschichte, kann man sich mal einlesen. Philipp ist, glaube ich, schon mittendrin. Und aber interessanterweise weiß man bis heute nicht, wer diese Briefe geschrieben hat. Und wurde, ach was, wurde das kann ich raus? Der Herr von und zu Kotze dann zum Tode verurteilt? Oder zu Gefängnis verurteilt, wenn er den anderen getötet hat? Ich glaube, er kam dann in den Knast, ja. Also ich bin mir jetzt, habe ich mir lustigerweise gar nicht aufgeschrieben. Ich fand die Geschichte spannend genug auch so. Absolut. Ohne zu wissen, wie es ausgeht. Nein, interessante Geschichte. Bis zum Ersten Weltkrieg dann nahm die Zahl der öffentlichkeitswirksamen Duelle eher ab. Ja? Okay. Ich habe geschrieben, nahm zunehmend ab. Was für eine bescheuerte Formulierung. Der Adel tritt ja auch langsam zurück, historisch gesehen. Genau, das ist ein Punkt. Ja. Im Ersten Weltkrieg sowieso werden Duelle erst einmal bis Kriegsende aufgeschoben. 1917 werden sie dann auch im Kaiserreich Österreich-Ungarn offiziell verboten. Mhm. Und in Deutschland verbieten die Alliierten nach dem Zweiten Weltkrieg dann das Duellieren auch nochmal gesondert, mit eigenen Paragraphen im Gesetzbuch. Aber die bleiben im Gesetzbuch bis 1969. Also erst da werden die Paragraphen zum Thema Duell wieder aus dem Gesetzbuch entfernt. Warum? Weil es damit jetzt quasi rechtlich keine Sonderregelung für Duelle mehr gibt. Ah. Und sie damit heutzutage einfach als Straftat mit gefährlicher oder schwerer Körperverletzung beziehungsweise Totschlag gelten. Macht Sinn. Ist eigentlich total logisch. Ja. Das ist ja eigentlich auch das, was ich vorhin so ein bisschen als These in den Raum geschmissen habe. Genau. Früher warum halt Sonne so, behandeln? Früher war es entschärft. Ja. Also früher war ein Duell nicht so stark bestraft wie, wie jetzt ein Totschlag. Ja, yeah. Mhm. Sondergericht. Eines der letzten Duelle der Geschichtsschreibung findet 1958 statt, als der Tanzchoreograf Sergei Lifa, der Marquis de Cuevas. Achso, nee, halt, Moment, das waren zwei Leute, sorry. Der Tanzchoreograf, vermutlich heißt der Sergei Lifa, den Marquis de Cuevas herausfordert. Welches Land? Ich glaube, Spanisch. Ja, ich glaube Südamerika. Mhm. Und also der hat eine Bemerkung über ein Ballett gemacht, das von Lifa choreografiert wurde und damit fühlt er sich in seiner Ehre gekränkt. Und bitte habt ein Dance-Off. Nee. Der Tanzheini wird dann leicht am Arm verletzt und okay. Damit ist es dann erledigt. Hast du das Dance-Off bei Zoolander gesehen? Ich habe Zoolander gesehen, ist aber schon wieder ein Stück her. Da ist David Bowie der Judge quasi. Stimmt. Das ist so fantastisch. Das wirklich allerletzte Duell fand 1967 statt, als zwei französische Parlamentsabgeordnete im Park einer Pariser Villa bis aufs Blut fechten. Hui. Dem Duell waren Sätze vorausgegangen wie »Halten Sie den Mund, Idiot«, was auf Französisch bestimmt noch viel schlimmer klingt, und »Die Ehre gilt mir mehr als das Gesetz«. Und wow. Ich bin fast sicher, es fiel auch noch der Satz »Hinter dir ein dreiköpfiger Affe«. Es folgt ein ungleiches Degenduell. Der Herausforderer Ribière konnte ist im Gegensatz blind und hat nur einen Arm. Nein, aber der konnte im Gegensatz zu seinem Gegner Defer gar nicht fechten. Und deshalb höhnt der Defer vorab siegessicher: Ich werde ihn an der empfindlichsten Stelle treffen, damit er seine Ehe nicht vollziehen kann. Der andere hätte nämlich in der Woche heiraten sollen. Boah! Das Dumme an der Sache ist, der offizielle Fechtlehrer des Parlaments hat in jeder Woche Urlaub. Also selbst dem konnte man nicht noch schnell zu Rate ziehen und schnell zumindest die Grundlagen erlernen. Oh Gott. Und ich meine, wir sind im Jahr 1967, ne? Also der Kampf wird vor vielen Zuschauern, Fotografen, Kameras und so weiter ausgetragen. 67? Und der da könnte halt einfach frei schon so ein Filmteam daneben stehen. Ja, und da stand ein Kamerateam. Aber wieso, also er hat ja das Gesetz auf seiner Seite, wieso bricht er denn das nicht ab? Der müsste doch nicht antreten. Die Ehre. Naja, aber wenn mir jemand die Klöten abhacken will. Sag ja, die Ehre gilt mir mehr als das Gesetz. Er sagt's noch. Also, Kamerateam, Fotografen, Zuschauer. Mhm. Der nicht fechten kann, also der Ribière, der geht auch schnell mit dem blutigen Treffer am Schlagarm erst einmal kurz zu Boden. Aber er will nicht aufgeben. Natürlich so viele Zuschauer. Gut. Also, der ist ja echt ein ganz richtig gute Mann. Da hätte er ja jetzt eine Ausrede. Und wenn er dann selbst dann nochmal reingeht, dann ist er echt selber schuld. Genau, es wäre ja eigentlich okay gewesen, ja. Aber er fühlt sich unter Druck durch die Öffentlichkeit und sagt hier nur ein Kratzer und geht nochmal in eine zweite Runde und er kriegt aber auf dem gleichen Arm gleich noch einen Treffer und die Sekundanten schreiten ein und brechen das Duell ab. Aber er kann die Ehe vollziehen. Und erklären Defer zum Sieger. Für Ribière Glück im Unglück. Er heiratet am nächsten Tag ohne das angedrohte Handicap. Für Defer geht die Sache sogar noch viel besser aus. Er wird 1981 von François Mitterrand zum Innenminister ernannt. What? Mann, wie geil. Das fand ich auch bemerkenswert. Dass der dann noch da überhaupt keine, überhaupt nichts befürchten muss daraufhin und sogar noch eine politische Karriere macht. Alter, Ich habe zum Thema öffentlicher Druck, habe ich die Tage noch eine witzige Anekdote gesehen. Geht es um irgendwas mit einer Toilette? Es geht um irgendwas mit Basketball tatsächlich. Ein US-Basketballer ist mit einer der Kardashians zusammen. Also hier diese Promi-Trollers. Ja. Und hat die betrogen mit, keine Ahnung, kam halt raus, dass er die betrogen hat. Und jetzt hat er neulich zum ersten Mal, seitdem das passiert ist, halt ein Interview gegeben. Und seine Argumentation ist jetzt wirklich so, ja, ich habe den Druck von den anderen Spielern so gespürt. Man geht ja davon aus, dass man mit diesen ganzen sexy Groupies schlafen muss. Ja. So. Der arme superreiche. Genau. Der arme superreiche Basketballer. Es tut mir leid, ich musste einfach Koks schnupfen. Ja. Alter Vater. Das fand ich auch lustig, ja. Aber auch hier schön, dass wir eine Anekdote von überm Teich haben. Wir haben nämlich noch gar nicht über amerikanische, mexikanische und, dann nicht über den Teich russische Duelle geredet. Mhm. Oh, russisch ist garantiert auch ganz finster. Naja, gut, das russische Roulette natürlich. Amerikanisches Duell, ja. Was hat man da vor Augen? Hi nun. Vollkommen falsch. Klassischerweise müssen beim amerikanischen Duell die Duellanten Kugeln ziehen. Es gibt eine weiße und eine schwarze Kugel. Und wer die falsche zieht, der muss sich selbst erschießen. Woraus zieht man die? Aus so einem schwarzen Säckchen oder so? Ja, irgendwas aus dem Hut. Keine Ahnung, wo man halt nicht sieht, die Farbe. Aber mit welchem In welcher Zeit ist das passiert? Nee, letztes Jahr. Das ist, glaube ich, relativ zeitgleich so, wo halt hier Duelle ausgefochten wurden, wurden hier halt sehr viel pragmatischer und sehr viel mortaler solche Dinge geklärt. Mhm. Also das hat mit Duell auch insgesamt nicht so viel zu tun. Ja, es ist viel näher am russischen Roulette. Angeblich soll der österreich-ungarische Kronprinz Rudolf am Schloss Meierling nach einem solchen amerikanischen Duell sich selbst hingerichtet haben. Also da gibt da so eine, ich will es jetzt gar nicht mal Verschwörungstheorie nennen. Also das sich ist schon, hingerichtet heißt, er hat das vollzogen. Er hat Selbstmord begangen und man geht davon aus, dass es nach so einem amerikanischen Duell quasi sich selbst. Das Erbe verloren in Anführungszeichen. Ja, logischerweise. Na gut, ich bin der Gewinner. Juhu! Ne Moment, aber das, weil das klingt ja schon jetzt so, weil das jetzt sehr tragisch klang, als wäre er vielleicht auch so über den Ausgang des Ganzen und dass die ganze Situation dann alles so furchtbar ist, nein, sich das Leben genommen hat. Also er hat okay. Das russische Roulette seinerseits hat seinen Ursprung womöglich in der Zeit des Ersten Weltkriegs. Es gibt eigentlich keine so richtigen Belege dafür. Vermutlich handelt es sich da auch komplett um ein fiktionales Ding. Also das mag gar keine historische Relevanz haben, sondern zuerst in der Literatur aufgetaucht sein. Aber du musst dir überlegen, das funktioniert ja nur mit so einem mehrschüssigen Handfeuerwaffe, also sprich mit diesem klassischen Colt. Genau. Und der wurde hier in den USA erfunden und kam da aus. Und erst von dort aus konnte er eine Verbreitung überall hin finden. Und dann wäre jetzt meine erste Bauchgefühlserklärung, dass es vielleicht eine übliche Art war, unter russischen Migranten, die in die USA gekommen sind, sowas ich glaube, dass so die allgemeine These ist, das ist ein Literaturphänomen. Also das hat irgendjemand mal in einer Geschichte geschrieben und er hat sich dann erst irgendwie verselbstständigt. Mhm. Also ich habe hier noch stehen, kann sein, dass es gar nicht die Russen waren, die das Roulette erfunden haben. Glaube ich sofort. Gibt eine spannende Diskussion um die Frage in einem Artikel, den ich verlinken werde. Fakt ist aber, dass das tatsächlich bis heute ein relativ beliebter Zeitvertreib ist, der einige mehr oder weniger berühmte Todesfälle hervorgebracht hat. Darunter Schauspieler, Autoren, Sänger, Polizisten, alles Mögliche. Was also beliebter Zeitvertreib? Ja, es gibt wahnsinnig viele Fälle von Opfern von Russisch Roulette. So langweilig kann mir gar nicht sein. Na gut, wenn dich gar nichts mehr kickt im Leben, ne? Naja, aber also das ist ja das Skurrile dran. Also das hat keine historische Relevanz womöglich, sondern hat sich irgendeiner mal ausgedacht für eine Geschichte und dann haben sich die Leute gedacht, ach ja, das klingt eigentlich gar nicht so schlecht. Ja. Lass uns das doch mal machen. Also ich weiß nicht, kennt ihr Graham Greene? Ein relativ bekannter englischer Autor. Der sagt auch, der hat in seiner Jugend in den 1920er Jahren relativ viel russisch Roulette gespielt. Hat's aber überlebt. Und dann gibt's einen Schauspieler und einen französischen Polizisten, was ich auch bemerkenswert finde. Es gibt auch ein Kinderspielzeug dazu, ein passendes. Es gibt ein russisches Roulette. Das ist jetzt kein Witz. Es gibt ein russisches Roulette. Wie der Crocodile. Kinderspielzeug. So ein bisschen. Und du hältst ja auch wirklich so eine Spielzeugpistole am Kopf. Und die macht dann halt ein Geräusch oder irgendwas, wenn du verloren hast. Was ich so echt so ein bisschen das ist ein bisschen absurd schräg, finde, ja. Als Kinderspielzeug. Das finde ich nicht absurd. Das finde ich absolut inakzeptabel scheiße. Also noch beliebter als Zeitvertreib ist das Ding als mathematisches Rechenbeispiel in irgendwie Statistikvorlesungen und so weiter. Es ist auch ein Thema unter Foltermeistern. Ja, das fällt dann unter die sogenannte Scheinhinrichtung. Mhm. Wenn man andeutet, man würde jemanden mit russisch Roulette bedrohen, aber gar nicht geladen hat. Das ist dann quasi eine weiße Folter, bei der keine körperliche Beeinträchtigung stattfindet, also kein körperlicher Schaden zurückbleibt. Wow, das heißt weiße Folter. Das ist eine der sogenannten weißen Foltermethoden. Das ist aber irgendwie auch ein fragwürdiger Name dafür, finde ich. Und selbst Houdini hat einen Trick im Repertoire gehabt mit manipulierten Revolvern, wo er dann eine Kugel reingeladen hat und dann war es so eine Art russischer Roulette-Trick. Ich weiß nicht, ob er der war, der diese Kugel gefangen hat quasi. Also der hatte es gab einen Magier, der hatte so einen Trick, da hat er auf sich schießen lassen. Und hat dann so getan, als würde er die mit dem Mund irgendwie fangen, die Kugel. David Blaine macht doch ganz viel so Sachen, dieser moderne Zauberer. Ja, aber es war schon einer von den alten, von den großen. Ja. Ich glaube, es könnte Houdini gewesen sein, aber er hatte auf jeden Fall irgend so einen ähnlichen Trick. Was macht denn eigentlich David Copperfield unterdessen? Der hat gerade einen Prozess am Hals. Stimmt, das habe ich irgendwo gesehen. Das hast du gepostet mir, glaube ich. Ja, was? Was hat er gemacht? Oder zumindest habe ich es gesehen, dass er so einen Prozess am Hals hat, weil der spielt noch Shows, ich vermute in Vegas oder so. Da hat sich jemand, ja genau. Und da hat jemand geklagt, weil er gesagt hat, oh, da gab es so einen Trick, da wurden Leute von der Bühne verschwunden lassen, wie auch immer man es sagen soll. Und die wurden halt unterirdisch weggeführt. Und der ist gestolpert in diesem unterirdischen Gang, weil er meint, da lag halt Schutt rum. Er hat sich verletzt und hat irgendwie so eine starke Verletzung davon gezogen, dass er jetzt operiert werden musste und er will Schadensersatz. Und David Copperfield musste dann vor Gericht aussagen, wie der Trick funktioniert. Also, beziehungsweise das ist schon der Trick, sozusagen, dass die da unten weggeführt werden und wie das alles funktioniert. Weil der muss natürlich erklären, wie war denn der genaue Vorgang, dass der Typ da weggeführt worden ist. Und damit sozusagen musst du als Magier plötzlich deine Tricks offenlegen. Naja, aber das war, also ich meine, der gute Herr Copperfield hat ja die eine oder andere Million in seinem Leben verdient. Ich verstehe nicht, warum man das nicht einfach unter der Hand klärt. Hat er die auch einfach verschwinden lassen. Ja, also keine Ahnung. Ich kann mir auch vorstellen, dass es so eine Haftungssache ist. Ich glaube, der Mann wollte, keine Ahnung, so 100.000 oder sowas. Also vielleicht hat er einfach Bock, das auszustreiten, weil dieses ganze amerikanische ich verklag dich, weil ich gestolpert bin, Ding einfach ja total absurd ist. Okay, nochmal kurz zurück zu Duellen im Wilden Westen. Wir hatten es ja gerade schon. Die sind jetzt nicht ganz so hart reguliert wie die europäischen Pendants und auch nicht ganz so romantisch verklärt, wie wir es im Kino vielleicht sehen. Und ich wollte gerade sagen, ich meine, wir haben ja genau das Gegenteil eigentlich von dem Adel. Wir haben Die Outlaws, die Revolverhelden. Ich lese euch mal einen Absatz vor aus einem sehr schönen Artikel über das erste belegte Duell im Wilden Westen. Okay. Der Artikel erschien auf diepresse.com und bezieht sich auf das Buch Gunfighter von Bill O'Neill. Die Schnelligkeit war sekundär. Es zählte vor allem die Treffsicherheit. Mhm. Häufig trugen die Revolvermänner ihre Waffe nicht im Holster, schreibt O'Neill. Man steckt den Revolver in die Gesäßtasche, in den Hosenbund oder in die Jackentasche und fast immer zog man ein Gewehr oder eine Schrotflinte der Faustfeuerwaffe vor. Vornehmliches Ziel einer Schießerei war nicht, den anderen Mann zuerst oder an der richtigen Stelle zu treffen, sondern ihn überhaupt zu treffen. Oft schossen die Widersacher ihre Waffen leer, ohne den Gegner überhaupt zu treffen. Das heißt, die hatten auch eine relativ große Entfernung, wahrscheinlich. Oder relativ schlechte Revolver. Und also, ich wollte gerade sagen, aber ist es nicht so, dass die Revolver auch ganz stark eigentlich gegen, wilde Tiere oder tatsächlich auch, wenn so eine Kuh durchgeht in deine Richtung rennt, da noch ein bisschen helfen soll? Und du deswegen gar nicht so eine Zielgenauigkeit auf Entfernung brauchtest? Naja, also der durchschnittliche Revolver, der war einfach auch wahnsinnig scheiße produziert. Der hatte riesen Spaltmaße, der war total krumm, der war total ungenau, die Munition war scheiße. Also ich meine, ja, du konntest damit jemanden erschießen, aber vielleicht nur auf sehr, sehr kurze Distanz. Ja. Auch die Patronen, die Schießpulver und so, das war alles sehr, oft sehr dilettantisch irgendwie zusammengestümpert. Das, was der Philipp vorhin angesprochen hat, dieser ganz, ganz berühmte Wester, dieses 12, also wie heißt der? High Noon. Ja, High Noon, genau. Gab es sowas gar nicht? Ist das komplett Klischee? Weißt du das? Wie dass du dich um 12 Uhr mittags wirklich getroffen hast auf der Straße gegenüberstehend? Nein. Ich würde schon sagen, das gab es schon. Also diese Absprachen, man hat sich dann nicht einfach so über den Haufen geschossen, sondern man hat sich schon dann gegenübergestellt und hat sich anständig, ordentlich nach einem gewissen Regelwerk erschossen. Das gab es schon, zwar nicht bei allen. Also da gab es auch viele, die halt einfach mit schäbigen Tricks dann gearbeitet haben oder sonst was. Aber natürlich nicht in dem ehrvollen Ausmaß, das wir in Europa hatten. Also, dass das wirklich eine Sache der Ehre war und dass das alles ganz genau reglementiert war und dass Schiedsrichter da waren und Sekundanten und so weiter und so weiter. Das gab es, glaube ich, in Amerika nicht so häufig. Spannend sind auch Trielle. Also wenn drei... Kommen wir jetzt zum Mexican Standoff. Genau. Nein, genau eben nicht. Jetzt hätte ich mich fast verleiten lassen. Ein Trielle ist kein Mexican Standoff. Gleich. Das Triell ist historisch auch, hat überhaupt keine Relevanz, sondern es kennt. Wie oft hängen sich auch drei Personen in den Haaren? Ja, das so, dass wir, es keine Parteien gibt, die zueinander halten, zumindest so ein bisschen. Das kennen wir aus dem Kino. Also das Sergio Leone, zwei glorreiche Halunken, hat so ein Triell und auch Fluch der Karibik 2 gibt es dann quasi nochmal mit Degen. Die Dinger sind vor allem mathematisch spannend. Simon Singh, ich weiß nicht, kennt denn jemand? Ich habe ein paar Bücher von dem zu Hause. Das ist ein ganz berühmter Mathematiker, der ganz, ganz tolle Bücher schreibt. In Fermats letzter Satz untersucht er zum Beispiel die Wahrscheinlichkeiten und Strategien, die in so einem Triell relevant sind. Und das ist sehr, sehr abstrakt und das hat ganz viel davon damit zu tun, dann wie dann die Strategie in so einem Triell ist. Aber das Paradoxon ist so, dass du als guter Schütze unter Umständen im Nachteil bist bei so einem Triell. Also wenn du ein schlechter Schütze bist, kann es gut für dich laufen, wenn du am Anfang zum Beispiel einfach in die Luft schießt. das will ich euch jetzt gar nicht in aller Tiefe erklären, weil das würde ich gar nicht hinkriegen. Aber das ist, es gibt ein paar ganz, ganz spannende Überlegungen zum Thema Drille. Also das würde ich jetzt tatsächlich lesen wollen, weil das macht überhaupt gar keinen Sinn. Naja, nee, wenn du, das macht schon Sinn. Also dann versuche ich es ja doch. Wenn du ein schlechter Schütze bist und du hast zwei Möglichkeiten, also mal angenommen, du hast den ersten Schuss, dann kannst du entweder auf den nächst schlechteren schießen und du kannst ihn verfehlen. Dann schießt er womöglich einfach auf dich zurück, weil du auf ihn geschossen hast. Ja, er schießt aber schon besser als du. Wenn du jetzt auf den besseren schießt, oder nee, andersrum, wenn du ihn triffst, dann bleibt der bessere Schütze übrig, der dich dann fast immer trifft, ja, ist auch für dich scheiße. Wenn du, das gleiche mit dem besseren Schützen, also wenn du auf den schießt, ist die Gefahr relativ häufig oder relativ groß, dass er vielleicht zurückschießt und dann, dass du mit, egal ob du triffst oder nicht, hast du dann immer noch einen halbwegs passablen Schützen dastehen, der unter Umständen auch auf dich schießt. Wenn du dich also raushältst und quasi die anderen, also wenn du keine Gefahr den anderen gegenüber darstellst. Du lässt die anderen beiden erstmal machen. Kannst für dich besser laufen, dass die anderen beiden erstmal auf sich schießen und du dann nochmal vielleicht in der zweiten Runde dann nur noch einen Gegner hast. Also das ist, wenn du auf ich solche hab's jetzt relativ schäbig erklärt. Sorry, ja, wenn du auf solche Themen stehst, ist tendenziell einfach das Gebiet der Spieltheorie total spannend. Ja. Da geht es genau um sowas, wenn mehrere Parteien an irgendwas teilnehmen und alles Mögliche sozusagen, wann habe ich einen Vorteil, wenn ich wie, wo, welchen Zug mache. Ganz spannendes Themengebiet. Genau, und da gibt es Trielle, also in der Wirklichkeit gibt es sie nicht. Und jetzt, weil ich es gesagt habe, Mexican Standoff, das ist was komplett anderes. Ein Mexican Standoff ist nämlich beschreibt eine Situation, in der es keine Strategie gibt, bei der auch nur einer oder zwei der Beteiligten zu einem positiven Ergebnis kommen können. Ja, also das ist ein Mexican Standoff. Also was, wo du in eine Situation gerätst, die du eigentlich ohne Außeneinwirkung nicht mehr auflösen kannst, ohne ein negatives Ergebnis also irgendwie zu haben. Also dieses 8 Leute stehen und alle zielen mit den Waffen alle aufeinander und es gibt keine definierte Reihenfolge und Regeln. Egal wer schießt, so alle gehen dann mehr oder weniger drauf und so. Also das ist quasi diese Situation. Das ist ein Mexican Standoff. Und das ist natürlich ein tolles Kinoelement. John Woo. Sollen wir jetzt noch ein bisschen über schlagende Burschenschaften reden? Oh ja! Die schlagende Burschenschaften setzen sich ja auch mit sowas Ähnlichem wie im Duell auseinander. Man nennt das Mensur. Und Verbindungen, die Mensuren fechten oder fochten, gibt es in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, in Belgien, in Polen und im Baltikum. Also gibt es hier immer noch. Das gibt es immer noch, aber das ist ein sehr regional begrenztes Phänomen. Ach was. Wusste ich auch nicht. Also ich glaube, so Fechten, und das ist schon relativ international, aber wirklich so diese Art, dieses Mensurfechten, so nach diesem strengen Regelwerk, das ist hier bei uns in der Gegend hauptsächlich. Ah, echt? Okay. Scheint fast so. Die sich in so einer Mensur mit Glocken oder Korbschlägern schlagen, also das sind auch so Klingenwaffen, die so einen Handschutz haben, ja, entweder einen Korb oder eine Glocke, die nennt man Paukanten, also die da antreten. Und die sind in der Regel bis auf so einen kleinen Ausschnitt an den Wangen eigentlich ganz, ganz gut geschützt. Ja. Die Paukanten von der letzten Reihe. Genau. Die Wangen sind frei. Warum? Weil man natürlich irgendwie einen schicken Schlag haben will. Genau. Schmiss. Ein Schmiss. Sehr gut. Und den lässt man auch nicht schön verheilen, sondern immer so ein bisschen gammeln, damit er ordentlich eine Narbe gibt und man zeigt, was man geleistet hat und was für ein toller Kerl man ist. Narben muss es. Ja, Schmisse sind sehr üblich und werden von den Verwundeten mit Stolz getragen in der Regel. Weil ich jetzt gerade bei der männlichen Form bin, gab es weibliche Verbindungen, die sich mit Waffen duelliert haben? Keine, die mir bekannt wären. Okay. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Ist mir nicht begegnet in meiner Recherche. Ich möchte es nicht komplett aus, aber ich kann es mir eigentlich auch fast nicht vorstellen. Das Schlagen von so einer Auseinandersetzung ist tatsächlich auch ein Schlagen. Also Stechen ist nicht erlaubt, sondern es gibt einen ganz streng reglementierten Satz an Bewegungen, den man irgendwie ausführen darf. Und der große Unterschied zum Duell ist, dass diese Kämpfe nicht der Satisfaktion dienen, also irgendwie die Ehre wiederherzustellen, sondern das ist sogar ausdrücklich verboten. Also Mensuren sind Teil der vorgeschriebenen Charakterbildung in so einer Studentenverbindung. Okay. Und da geht es um Stand, da geht es um Moral, da geht es um Technik, da geht es ums Aufrechtsein, ums Teilnehmen und es geht gar nicht ums Gewinnen oder Verlieren. Genau, da bedarf keiner Provokation, sondern es wird automatisch gemacht. Genau. Ja, das gehört halt dazu. Das ist eher so Aufnahmeritus, das ist schon auch. Das ist geächtet sogar, da wirklich um die Ehre zu kämpfen oder so. Ne? Also, ich meine, das gab es sicherlich auch, aber das ist eigentlich verboten. Was wiederum sehr ähnlich ist, Mensuren sind insgesamt hochtraditionell und sehr stark reglementiert. Die werden dann auch immer zwischen Studenten, das wusste ich ja zum Beispiel auch nicht, unterschiedlicher Verbindungen ausgetragen. Eine Mensur wird nicht innerhalb einer Verbindung gefochten. Was? Da wird nur geübt quasi. Der Kampf selber, der wird nur zwischen Verbindungen ausgetragen. Okay. Und die Leute suchen sich ihre Gegner auch nicht selbst, sondern die werden abhängig von ihren Fähigkeiten von einem übergeordneten Gremium irgendwie zusammengestellt. Also, dass die auch relativ gleich stark sind. Ja. Der Ablauf wird in einem bis zu 60-gängigen Prozedere durchgeführt. Also, ich meine, gut, jeder Gang hat 4 bis 8 Hiebe. Das ist jetzt nicht so viel, aber trotzdem 60 Mal so aufeinander zudackeln und ein bisschen Schwert schwingen ist schon auch ordentlich anstrengend. Aber hallo, ey. Und auch das ist alles, also alles, was da passiert, ist bis ins Detail festgelegt. Ja. Neben den Paukanten gibt es einen Protokollführer, es gibt Paukärzte, es gibt Sekundanten, es gibt Testanten, das sind die, die zwischen den Gängen die Klingen desinfizieren müssen. Es gibt Schleppfüchse, die sind irgendwie für die Ausrüstung zuständig. Es gibt Offizielle und Zuschauer und alles Mögliche. Also das ist auch ein riesen Aufwand. Und ihr hattet es gerade schon gesagt, es gibt Verbindungen, die heute noch schlagen. Es gab aber schon seit jeher eigentlich da unterschiedliche Arten von schlagenden Verbindungen. Also es gibt einmal pflichtschlagend, das sind die, da gehört es zwingend dazu. Es gibt fakultativ schlagend, also wo du die Mensur lernen musst, aber dann freiwillig zur Mensur antreten kannst. Also du musst die ganzen Regeln lernen, du musst das Fechten lernen, du musst das ganze Training mitmachen, aber du kannst dann freiwillig entscheiden, ob du wirklich zu einer Mensur antreten willst. Den Kodex quasi, ja. Ja, es gibt freischlagend, also wo auch das Lernen dann freiwillig ist, und es gibt nicht schlagend, also wo Mensuren grundsätzlich abgelehnt werden. Rechtlich ist in Deutschland die Mensur dem Boxen gleichgestellt. Also das ist. Was? Echt? Naja, das ist ein Sport. Also wenn es eine Verletzung gibt, dann ist das halt eine sportliche Verletzung. Es kann aber sein, dass deine Versicherung sich dann wehrt. Ja, ja, gut, aber das hast du ja tatsächlich auch bei Risikosportarten auch. Hast du beim Boxen auch. Also wenn deine Versicherung das ausschließt, dann hast du ein Problem. Und vielleicht als Tipp an Hörerinnen und Hörer, die solche Sportarten ausüben wollen wie Boxen und Co., wirklich einfach mal vorher bei der Versicherung anfragen, weil das kann ganz schön teuer werden, wenn man das nicht tut. Da würden bei mir als Versicherungs Hoshi alle Alarmsignale, ups, habe ich hier was verstellt, würden alle Alarmsignale bei mir quasi schon losschallen, weil wenn ich schon nachfrage, hallo, ich habe einen hochriskanten Sport, wie schaut's aus mit der Absicherung? Ja gut, aber da gibt's ja richtig Kataloge sozusagen, was wie zu bewerten ist. Hallo, ich boxe an einem Bungee-Seil über einem Haifischbecken. Also über Mensuren kann man echt auch wahnsinnig viel noch sagen, weil die aber jetzt mit dem Thema eigentlich gar nichts zu tun haben, will ich es bei einer Sache belassen. Ich möchte noch ein paar Dinge anmerken, wie das Thema Mensur in unseren heutigen Sprachgebrauch eingegangen ist. Das wusste ich nämlich auch nicht. Zum Beispiel das Wort Pauken hat man ja gerade schon. Also das Erlernen von diesen Fähigkeiten, die man für die Mensur braucht. Also das ist quasi ein Synonym für wirklich massiv intensives Lernen. Das kommt auch aus dem Mensurfechten. Einen Terz machen ist auch ein Begriff aus der Mensur. Was ist der Terz? Das ist einer der Standardhiebe beim Pauken. Also das ist so ein ganz, ganz festgelegter Hieb. Ah, das ist ja interessant, weil einen Terz machen würde ich jetzt nichts mit etwas Standardisiertem, Üblichem verbinden. Naja, das ist vielleicht so es ist nicht der Auftakt-Hieb, aber es ist halt so ein Standard-Hieb, ja. Es ist halt, du machst halt jetzt, geht's los mit dem Terz. Vielleicht willst du aber auch sagen, du machst aus einer Standardsache etwas mega reglementiert und kompliziertes und so weiter. Ja, ich meine, wie sich dann immer auch weiterentwickelt, sprachlich und so, ne, weiß man auch nicht, aber. Genau. Witzig finde ich auch einen Anschiss kassieren. Ein Anschiss ist nämlich eine Wunde von mindestens 1 Zoll Länge, aus der mindestens 1 Tropfen Blut kommt. War nicht. Oh. Ja, okay. Das hat auch seinen Ursprung in der Studentenverbindung. Aber ist es dann vielleicht mal ursprünglich ein Anschmiss? Nee, das ist ein Anschiss. Also okay. Ein Anschiss ist wirklich diese Klassifizierung der Wunde. Okay. Ja, also interessant. In der bestimmten Länge mit diesem dass es halt auch blutet. Okay. Und okay. Wer einen Anschiss kassiert hat, der wird in der Regel abgeführt. Also auch das ist was von der Mensur kommt, also das Abführen. und wer, also nee, stimmt nicht. Was sorry. Heißt abgeführt nein, werden? Halt, ich habe es jetzt falsch, ich habe es jetzt mich gerade selber kein hier. Problem. Wer einen Anschiss kassiert hat, der wird in der Regel abgeführt und das ist dann im Sprachgebrauch so, dass dem Gegner damit eine Abfuhr erteilt wurde. Aha, so rum. Okay. Ja, also das Abführen ist natürlich logisch nicht aus dem Mensurfechten, aber eine Abfuhr erteilen ist auch ein Begriff aus dem Mensurfechten. Also der Person, die dann weggeführt wird, der wurde... Genau, der wurde eine Abfuhr erteilt. Alles klar. Weil die vom Arzt dann abgeführt werden muss. Ah. Und dann gibt es noch etwas auf Anhieb verstehen. Das ist auch ein Begriff aus dem Mensurfechten, weil der Anhieb, das ist tatsächlich der Eröffnungshieb. So. Ah. Ja, also jemand, der schnell bei der Sache ist, schnell gleich was verstanden beim hat. Beim ersten Schritt. Genau, auf Anhieb verstehen. Also ist krass, wie viele Begriffe auf diesen Sport, nenne ich es mal, zurückgehen. Das war mir überhaupt nicht bewusst. Ich kann mir gut vorstellen, dass das in den Sprachgebrauch so intensiv eingegangen ist, auch durch die Studenten, weil das so eine studentische Sache war. Ja, das ist ein guter Punkt, ja. Ich glaube halt, Studenten und junge Leute prägen tendenziell das Sprachbild einfach stark. Naja, klar, da waren dann auch viele Germanisten und sonst was drin und so. Die, ja, und die schreiben ja auch wieder. Genau. Gerade zu der damaligen Zeit noch ging das bestimmt noch mehr auseinander als heutzutage. Ja, das ist eine sehr valide Theorie, möchte ich behaupten. So, mit diesem ganzen Wissen möchte ich jetzt euch noch meine Top-10-Liste der interessantesten Duelle der Geschichte präsentieren. Also naja, Top 10 aus denen, die ich hier noch nicht erwähnt habe. Ja, sind da fiktionale Duelle auch dabei oder Nein. nur real? Oh, es wären nämlich auf jeden Fall Beleidigungsfechten dabei. Vielleicht kommt es trotzdem. Und weil ich mich ja bei sowas nie an Regeln halte, beginne ich die Liste mit der Nummer 12 und sie geht auch bis 0. Ich mag es. Also, 12 von 10. 12. Das Duell der Minions. Also wahrscheinlich heißt Mignon, aber ich fand die der Minions fand ich so schön. Banana. Das wird jetzt auch beim Aldi verkauft oder beim Lidl. Ich dachte, da gibt es AC/DC-Shirts. Gibt es auch Minions? Ne, AC/DC-Schlafsachen waren es jetzt. Schlafsachen. Also so Bettbezüge. Hab das ich war gesehen, so ein absurdes Bild, ging da auf Twitter rum. Ja, von so Leuten am Strand mit der Gitarre und so. Mit einer Akustikgitarre. Stimmt, immer mit einer Akustikgitarre. Mit einem AC/DC-Shirt. Ich glaube, war da nicht auch so Glitzer drauf? Ja, das war mega bescheuert. Wahnsinn. Ja, das Duell der Minions. Also die Minions sind die Gefolgsleute des französischen Königs Heinrich, Heinrich dem Dritten. Ich sage ja, das sind wahrscheinlich die Minions, aber Minions klingt so schön. Nein. Und die heißen, oh Gott, soll ich das wirklich vorlesen? Ja. Jacques de Lévy, Louis de Morgiron und Jeanne d'Arc. Also die sind auf der einen Seite. Jeanne d'Arc? Jeanne d'Arc? Jeanne d'Arc. Ja, nicht Jeanne d'Arc, aber Jeanne d'Arc. Johanna von Orléans. Und den Baron de Livarot. Also das ist das eine Team. Okay. Aber Sekunde, das ist wahrscheinlich jetzt der Johannes von Orléans. Richtig? Okay. Also der Jean, nicht die Jeanne. Ja, genau. Okay. Okay. Und auf der anderen Seite steht der Charles de Balzac, François Daidy, François Daidy und Georges de Schomberg. Okay, Schomberg. Also Georges geht hier immer schon mal gut hier in der Region. Georges Schomberg halt. Der Schomberg-Georges. Aus dem Elsass. Warum habe ich das überhaupt aufgeschrieben? Warum tue ich mir das eigentlich an? Weil es witzig ist. Ja, also 1578 ja, ist das ja. Eigentlich ging es in dem Duell darum, einen flapsigen Ausspruch von dem einen über eine Dame zu sühnen. Also der eine hat über eine Dame, mit dem der andere verkehrt, was fallen lassen. In der Richtung von, sie sei eher schön, denn keusch. Und das sowas kann natürlich nicht ungerecht bleiben, ist klar. Ja. Also Duell. Und dieses Duell ging in die Geschichte ein, weil hier, und das kam wirklich nicht allzu oft vor, die Sekundanten aktiv in das Geschehen eingriffen. Oh. Und es war eh schon sehr aggressiv. Und am Ende haben sich hier halt 6 Leute wahnsinnig übel verdroschen. So dass nur einer leicht verletzt davor kam. Der ist davon tot. Kam. Ein zweiter wurde lebenslang entstellt und der Rest verstarb entweder direkt am Duellplatz. Wow! Oder kurze Zeit später gegangen wird. Das hat sich mal gelohnt. Also der leicht verletzt davon kam, das war tatsächlich auch der Beleidigte. So, von daher ist es vielleicht dann irgendwie zumindest, keine Ahnung, moralisch irgendwie fair, nein, keine nein, Ahnung. Nein, einfach nein. Aber dieses die ganze Duellthema ist einfach von hinten bis vorne furchtbar. Die ganzen Sekundanten, die auch alle drauf gehen, das ist schon echt bitter. Also, um das jetzt hier nochmal vielleicht zu betonen, auch wenn ich hier gerade diese Faszination habe, aber die habe ich auch für schlimme Mordfälle oder, keine Ahnung, Serienmörder oder sowas. Also ich will das hier auf gar keinen Fall als positive Sache dastehen lassen, diesen ganzen Kram, den wir hier gerade durchkauen. Ah, ich hatte jetzt schon gehofft, dass wir da einen neuen Hype kreieren. Nein. Mit der App dann. Ja. Ja, immer noch besser als diese, was ging da neulich auf Mimikama rum, diese Blue Whale Challenge? Sagt euch das was? Nein. Nein, vergiss das. Aber Duelle sind besser als sowas. Ist das so wie die Title Challenge? Wo die man, was? Nee, dieses, wo man dieses Spülmittel frisst? Schlimmer. Aber geht in eine ähnliche Richtung. Okay, ja, schön. Egal. 1830 hatten wir noch den Fall Ketteler versus Lohmann. Ja. Yeah. Versus. Geht ja auch auf Deutsch, ne? Versus. Und der eine soll dem anderen auf den Fuß getreten haben. Und deswegen, deswegen haben sich die beiden Studenten der Rechtswissenschaft, Wilhelm Emanuel von Ketteler und Friedrich Wilhelm Theodor Lohmann, dann zum in einen Disput verwickelt. Und das Fußtrittopfer soll in dem Streit gesagt haben, er finde es doch sonderbar, dass Lohmann seine Unart nicht einsehen wolle. Und das war nach dem damaligen Rechtsverständnis formell eine Beleidigung. Ja. Boah. Und damit war das Duell quasi unausweichlich. Okay. Okay. Also es gab auch schon so eine ziemlich interessante Zeit für Duelle, ne? Wo man schon wirklich so auf Eiern laufen musste, um einem Duell aus dem Weg zu gehen. Mann, ey. Also in Ulricis Kegelbahn treffen die beiden mit Korbschlägern. Moment, auf einer Kegelbahn. In Ulricis Kegelbahn. In der Kegelbahn. Traten die beiden mit Korbschlägern und ohne Augenschutz zu einem 12-Runden-Duell an. Was ist denn ein Korbschläger? Ne, das habe ich doch vorhin erklärt. Das dieser Handschutz. Korb über der Hand quasi. Ja. Und schon in Runde 4 hing Ketteler die Nasenspitze blutend herab, sodass der Kampf beendet werden musste. Die Satisfaktion war offiziell erreicht. Etwas entzürnt riss Ketteler sich die Spitze der Nase noch gar ab, was trotz späterer Rekonstruktion zur lebenslangen Entstellung führte. Stecken Sie Ihre Nasen nicht in alles hinein. Und zur Strafe musste er auch noch 14 Tage lang in den Karzer. Überleg mal, der hätte die Nasenspitze mitgenommen von seinem Gegner und sagte ihm, ich führe dich an der Nase rum. Ja, danke. Deshalb ist es aber nicht spektakulär. Spektakulär ist es, weil Ketteler trotz dieser Aktion später Karriere als Bischof und Politiker machte. Und es ist somit der einzige Bischof der Geschichte, der ein Duell auf dem Kerbholz hat. Mhm. Wirklich? Ist der einzige? Der einzige, verzeichnete zumindest. Okay. Nummer 10. 10. Otto von Bismarck versus Georg von Finke. Moment, Bismarck hat sich mal duelliert? Ja. Und das, ach was. Es ging um irgendwas mit Zigaretten und niemand wurde verletzt. Also relativ langweilig. 9. Gib mir Feuer. Nein. Duell. Na, das ist was relativ Kompliziertes und gar nicht so spannend. Aber das Bismarck, das eben auch getan. Also eher das, das überhaupt. Genau, das wollte ich euch nicht vorenthalten. In Fall 9 haben wir Heinrich Heine, den kennt man ja vielleicht auch. Tatsächlich auch. Versus Salomon Strauß. Engelbert Strauß. Im Jahr 1841. Celebrity Deathmatch. Heinrich Heine gegen Engelbert Strauß. Also der Heinrich, der musste mal, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau warum, ist auch gar nicht so wichtig, aber er musste sich mal relativ widerwillig in Paris zum Duell stellen. Also er war eigentlich ein erklärter Gegner, aber die Ehre war eben ein höheres Gut. Und der Schuss seines Gegners prallte an Heines praller Geldbörse ab. Und er soll, Geld, das hat mir das Leben gerettet. Also heutzutage würdest du ein Rap-Video da draus machen. Ich wollte sagen, das sind mega Rap-Lyrics. Er soll daraufhin gesagt haben, gut angelegtes Geld und in die Luft geschossen. Und dann hat er die Fufis in den Club geworfen. Das ist Mike gedroppt. Spannend ist auf Platz 8, als Buffalo Bill gegen Buffalo Bill antritt. Irgendwann zwischen 1860 und 1870. Logisch, es geht um Namensrechtsstreitigkeiten. Der hatte ja so eine Wilde West-Show auch unter seinem Namen irgendwann. Ja, aber nur einer von den beiden. Mhm. Der eine war ein von der Eisenbahnbaugesellschaft beschäftigter Bisonjäger. Der andere, das ist ein geiler Zungenbrecher, ein Bisonjäger von der Bahnbaugesellschaft. Ja, deswegen habe ich mir auch glatt die Zunge gebrochen. Geil. Ja. Der andere war Chef-Scout in Fort Wallace und der angeblich beste Bisonjäger im Land. Mhm. Und das ist genug Zündstoff für eine feudale Auseinandersetzung. Ja. Ein wirkliches Duell gab es aber nicht, sondern stattdessen sollen die beiden, also das steht zumindest in Buffalo Bills Autobiografie. In welchem der beiden? In dem, der dann später Buffalo Bill war. Sie sollen um die Wette Büffel geschossen haben. Ja. Okay, kein Wunder, dass sie ausgerottet wurden. Genau, also damals in der Eisenbahnzeit, ne, da gibt es Fotos, wo die halt auf Bergen von Büffelschädeln einfach irgendwie rumkraxeln und so. Das glaubst du oder nicht. Auch so, du fährst mit der Bahn vorbei und schießt halt mal so eine Herde tot. Und also der Eisenbahn-Bill soll mit 69 Büffel zu 43 Büffel gewonnen haben. Und daraufhin musste der andere Bill dann auf den Namen Medicine Bill ausweichen. Und Medicine. Also wie Medicine, Medizin. Medicine, ja. Oder, okay, wie Medizin. Oder wie der Rauschvorname wäre ganz schön gemein. Ja. Spricht man das anders aus? Nee, Medicine Bill. Und der trägt den Namen aber nicht so arg lange, denn mit 26 wurde er hinterrücks erschossen, womöglich von einem Indianer, vielleicht aber auch von jemandem, der scharf auf seinen Job war, das weiß man nicht so genau. Welche von beiden war der Gewinner? Der Scout? Nee, der Eisenmann, Bill. Ah! Und der geht dann eben auch als Buffalo Bill in die Geschichte ein. Ah, okay. Also eigentlich der schlechtere Bisonjäger, aber ich meine, gut, es steht in seiner Autobiografie, wer weiß, was da tatsächlich passiert ist. Es gibt einen Film, der heißt Die Ermordung des. Durch den Feigling, sonst wie bla bla. Jesse James, nee, nicht Jesse James. Von Jesse James, durch den Feigling so. Ja, und so. Ja, ja, ja. Und den will ich schon ewig gucken, weil der soll sehr gut sein, aber tatsächlich ist es eigentlich witziger, dass der Regisseur Dominik mit Nachnamen heißt. Aha. Das ist irgendwie Neuseeländer oder so und der heißt irgendwie Dominik mit Nachnamen genauso wie ich geschrieben. Auch ganz viele Leute, die Philipp mit Nachnamen heißen. Ja, yeah. Aber Dominik ist, glaube ich, tatsächlich seltener. Nummer 7. Aaron Burr versus Alexander Hamilton. 1804. Ist das der Hamilton von dem Musical? Nein. Ist das der amerikanische? Ist der von dem Musical? Also ist es der mit George Washington quasi? Ja, ja, ja. Da gibt es ein Musical zu dem. Echt? Das ist das bekannteste Musical der USA. Im Moment, das ist ja, das geht total steil und ist die ganze Zeit ausverkauft. Okay. Das habe ich schon hier in dem Podcast erzählt. Nee. Doch. Mir nicht. Doch. Und einer der Sänger war doch bei John Oliver, als es ums Thema Puerto Rico ging. Ja. Also Hamilton ist auf jeden Fall der auf der 10-Dollar-Note. Mhm. Genau. Aaron Burr ist einer, der mal die Präsidentschaftswahl gegen Thomas Jefferson verloren hat. Und damit wurde er zum Vizepräsidenten. Und der fand heraus, dass Alexander Hamilton, also der, wie du gerade meintest, der Mitbegründer der Vereinigten Staaten, der soll schlecht über ihn geredet haben. Und geht ja mal gar nicht. Daraufhin führt er quasi das Wahlergebnis auch so ein bisschen zurück. Ja? Und das geht natürlich gar nicht. Jetzt war Hamilton auch moralisch gegen das Duellieren, aber naja, wieso ist? Die Ehre gebot ihm, die Duellforderung anzunehmen. Und Burr schoss seinen Kontrahenten gnadenlos über den Haufen. Also Ich weiß nicht, ob das in dem Musical auch so ausgeht, aber Hamilton stirbt an diesem Tag. Ach Mann. Er hat absichtlich einfach in den Boden geschossen, weil er war gegen das Duell, aber hat jetzt irgendwie nichts gebracht. Es gab natürlich dann auch hier einen riesen Trara. Burr wurde seines Amts enthoben und aus der Stadt gejagt. Mhm. Aber das hat trotzdem, dem Hamilton auch nichts gebracht. Trotzdem spannend. Ich wollte gerade sagen, aber er lebt noch. Wo sind wir? Nummer 6. Humphrey Howard versus den Earl of Barrymore. Das sind beides britische Parlamentsmitglieder und wir sind im Jahr 1806. Nachdem sich der eine bei einem Kartenspiel ein blaues Auge von seinem irischen Mitspieler eingefangen hat, fordert er Genugtuung. Ja, also mal gut, blaues Auge, da hat man zumindest mal einen handfesten Grund für ein Duell. Und die beiden Gentlemen treffen sich auf einer Pferderennstrecke und klären alle Details. Und kurz bevor es aber jetzt losging mit dem Duell, fängt Howard plötzlich an, sich auszuziehen. Ja, er steht dann nur noch mit der Unterbuchse und der Pistole da und geht quasi in Duellstellung. Ich habe jetzt ehrlich gesagt gedacht, er zieht sich wirklich komplett aus in meinen und dann kommt ein zotiger Spruch von ihm. Nee, ich habe das mega Déjà-vu gerade. Haben wir das nicht neulich schon mal irgendwie, dass das voll die gute Methode ist, um von irgendwas abzulenken, wenn man sich auszieht? Wo haben wir das gehabt? Bei Ronnie Bix. Ja. Das war, stimmt. Der eine hat sich vor der Polizei gedrückt, indem er sich, glaube ich, irgendwie dann ausgezogen hat und sich als Liebhaber irgendwie verkauft hat. Ja, ja, es ist tatsächlich ein guter Plan. Und die Sekundanten und die Zeugen brechen in schallendes Gelächter aus und auch der Gegner, der Irre, ist total verwirrt. Und angeblich soll er daraufhin sogar gekniffen haben, weil er nicht der Typ sein will, der den Nackten umlegt. Und die beiden Herren erklären die Angelegenheit damit vorbeigelegt. Also es kommt nicht zum Schusswechsel. Und es klingt jetzt alles total schräg und lustig, ja, aber dieser dicke, alte, nackte Howard ist ein ziemlich harter Algi, aber insgesamt nicht dumm. Ja. Der ist ehemaliger Feldarzt und der wusste, dass viele Schusswunden erst dadurch tödlich werden, weil sie sich entzünden. Ah, und wenn du mit Kleidung und irgendwie Wunde berührst, dann wird es richtig bär und deswegen lieber gleich runter das Zeug. Mit der Kugel oft auch die Stofffetzen halt in die Wunde, in die Wunde gelangen, ist das mit dem Entzünden und Sterben halt mega wahrscheinlich. Ja. Das ist aber echt ganz schön clever. Also die logische Konsequenz, sich nackt über den Haufen schießen zu lassen, ist wesentlich gesünder. Ich werde es mir merken. Die nächste Wiesen kommt bestimmt. 1843 haben wir dann die Herren Melfon und Lenfon. Bei einem Billardspiel kommt es 1843 zum Streit zwischen zwei französischen Herren. Einem Streit, der sich ultimativ nur noch durch den Tod eines der beiden lösen lässt. Tod durch Billard! Ja, tatsächlich. Sie entscheiden sich für das Naheliegende. Duellieren mit Billardkugeln. What? Der Plan? Beide werfen abwechselnd aus einem Abstand von 12 Schritten. Alter, was für ein Schwachsinn! Mit Kugeln aufeinander, bis einer davon nicht mehr aufsteht. Ach, die sind ja auch dreckshart, ey, wenn du die an den Kopf kriegst. Ja. Ja. Gesagt, getan. Melfan gewinnt das Auslosen, wer anfangen darf, und er ruft noch, ich kill dich gleich mit dem ersten Wurf, bevor er dann genau das macht. Also mit einem satten Treffer mitten auf die Stirn. Ja. Wie nah waren die beieinander, weiß man das? Ja, ja, 12 Fuß. 12 Schritte. Das ist nicht weit, ne? Und wie du sagst, die Kugeln sind echt bockhart. Ja, der, wenn sauber trifft, ist vorbei. Und vor allem, wenn du halt dich nicht, also du darfst dich ja wahrscheinlich nicht ducken und nicht deine Hände hochnehmen oder sowas. Das wäre dann unehrenhaft, würde ich mal sagen. Alter, Vater, ey. Naja, also er tötet ihn mit einem direkten Treffer und wird dann verhaftet und wegen Mord lebenslang ins Gefängnis gesteckt. Das hat so ein bisschen was von Lass uns duellieren mit einer Bazooka. Ich habe aber den ersten Schuss. Genau. Naja. Ja, gleich mit ein bisschen, aber alter Schwede. 1883 haben wir Kapitän Raoul de Vere und Colonel Barbier Dufay. Ist auch egal, wie er heißt. Zu Zeiten der Restauration gab es viel Spannungen zwischen den Napoleonen. Das habe ich so oft heute richtig rausgekriegt. Napoleonisch. Ey, ich habe heute echt schon wieder so einen Sprachfehler, ja. Napoleonischen Truppen und den viel besser bezahlten königlichen Wachen. Also gab es natürlich Spannung und nicht nur Spannung, sondern auch immer wieder kleinere und größere Auseinandersetzungen. Eine dieser Auseinandersetzungen eskaliert zu einem richtigen Duell zwischen den beiden Herren und die gehen in den Straßen von Paris aufeinander los. Jetzt, weil Raoul aber kämpft wie ein dummer Bauer, wird er von seinem Gegner 4-mal entwaffnet, was dem Monsieur Barbier so überhaupt keinen Spaß macht. Obwohl der kämpft wie eine dumme Kuh. nee, der kämpft viel besser. Und das passt, also ich meine, der entwaffnet ihn 4-mal, das ist überhaupt kein richtiges Duell, das macht keinen Spaß, also überlegen Sie sich was anderes. Du kriegst 4 Pistolen. Nein, besser. Sie wollen es mit einem Dolch rauskämpfen, ja, aber nicht nur das. Alter Schwede! Naja, Dolch wäre ja noch okay, ja. Sie lassen sich die linken Hände zusammenbinden und steigen in eine Pferdekutsche, die mit Höllentempo 2-mal um einen Platz donnert, der passenderweise auch noch Place du Carrousel heißt. Ey, also ein Spektakel muss das ja auch sein. Ey. Und nach zwei Runden ist er auch tatsächlich ruhig im Kabuff. Ja. Barbier hat auch hier die Oberhand behalten und seinen Gegner dolcht, ist aber selber so schwer verletzt worden, dass er kurz darauf ebenfalls verstirbt. Sehr gut. Ja, oh, Dame in Award, würde ich sagen. Also die Idee ist einfach, die ist so mega spektakulär. Das ist der Wahnsinn. Ah. Hirnrissig ist das Wort, was mir einfällt, tatsächlich. Kommen wir zu Nummer 3. Wir haben auch Frauen, die sich in der Kunst des Duellierens frönen. Ich drehe durch. Lady Almeria Braddock versus Mrs. Elphinstone, 1792. Hui. Lady Braddock bestellte eines Tages ihre gute Bekannte Mrs. Elphinstone für eine Unterredung zu sich. Die erwartet nichts Böses, vielleicht sogar eine Tasse Tee. Erntet stattdessen aber eine Einladung zum Duell. Sie hat wohl in der jüngeren Vergangenheit versehentlich einen anstößigen Kommentar über das Alter von Lady Braddock gemacht. Oh. Also, Pistolen geladen und ab in den Hyde Park. Miss Elphinstone schoss ihre Widersacherin erstmal amtlich den Hut vom Kopf, bevor beide dann mit der Klinge aufeinander losgingen. Bitchfight. Lady Braddock rächte sich für die Sache mit der Kopfbedeckung mit einem Schnitzer in den Arm von Miss Elphinstone. Und mit diesem Kratzer und mit einem Entschuldigungsschreiben endet die Auseinandersetzung, die als das Petticoat-Duel in die Geschichte eingeht. Aber was halt echt aus der heutigen Zeit unfassbar ist, dass du danach halt zum Alltag übergehst. Das ist beleidigt, halt ist die Sache. Und dann also weiter ganz normal tust, als wenn nichts gewesen wäre. Und dann wär. Wird schon wieder schön Tee getrunken. Ich möchte genau nicht ausschließen, dass es danach noch Tee gab. du, ich kenne ganz viele Leute, die sich einfach irgendwann mal amtlich aufs Maul gehauen haben und danach wieder die besten Freunde waren. So, ja, manchmal, es gibt so Leute, die sind so gestrickt, da braucht es, glaube ich, irgendwie einfach. Ja. Es gibt noch mehr Duelle unter Frauen. Eins zum Beispiel mit zwei Spanierinnen, die sich um einen tollen spanischen Junggesellen stritten und. Story of my life. Ja, über dieses Duell wird in Spanien tatsächlich über Jahrhunderte hinweg noch gesprochen und das inspiriert Künstler und Maler und es gibt ein ganz berühmtes Gemälde, das den recht platten Namen hat, wie ich finde, Duelo de Mujeres, also das Duell der Frauen, von José de Ribera aus dem Jahr 1636. Also es gab auch Frauen, die sich in diesem Sport versucht haben, aber nicht viele. Viel spektakulärer wird es 1808, als Monsieur de Grandpré und Monsieur de Piquet in Streit geraten. Also das die klingt haben sich jetzt ein bisschen, also das klingt ja ein bisschen fast wie die Worte von Grand und Prix und dann haben die gesagt, dann fahren wir es aus in einem Kutschenduell und daraus ist der Grand Prix entstanden. Ich mag, wie oder sie singen es aus und daher kommt der Grand Prix d'Eurovision de la Chanson. Ich mag, wie du denkst, aber es ist was völlig anderes. Also na gut. Die geraten in den Streit über eine Frau, die Mademoiselle Thierry. Und weil sie sich aber beides für besonders erhobene Gestalten halten, können sie sich auch nicht einfach irgendwie mit einem normalen Duell zufrieden geben, sondern sie steigen in zwei Heißluftballons. Und vor 100 Schaulustigen geht die Fahrt los im Mai 1808. Und jeder hat 10 Feuerpfeile. Bei Tuileries. Also jeder steigt in seinen jeweils baugleichen Ballon und gleich hoch in die Lüfte. Und in einer Höhe von 600 irgendwas Meter und aus einem Abstand von etwa 75 Meter feuert Piquet seine Espignole, also das ist so eine Art Schrotflinte, ab. Trifft aber seinen Widersacher nicht, sondern ich glaube, dass die Kugel irgendwo am Korb so ein bisschen, oder die Kugeln, ist ja eine Moment, Schrotflinte. Kurze Frage, schießt er auf ihn oder auf den Ballon? Ich glaube, er hat tatsächlich auf ihn geschossen. Und da sprichst du einen guten Punkt an. Der andere schießt auf den Ballon, trifft locker. Ist natürlich nicht so dumm, ja, er hat eine Schrotflinte und das andere ist ein Ballon. Das kann man quasi nicht verfehlen. Und der Ballon fällt sofort in sich zusammen, der Korb kippt und wirft Piquet, aber auch dessen Sekundanten, das arme Schwein. Ich weiß nicht, warum die Sekundanten hat wirklich im Ballon dabei haben. Wow, die sind mit dabei. Ja. Oh Mann. Vor allem, das ist ja auch nicht, dass man als Sekundant da so viel Platz hätte. Tatsächlich, vorhin dein Argument mit, da müssen die Sekundanten noch ganz schön weit wegstehen bei dem Duell. Ja, also im gleichen Korb, wenn die da mitfahren, aber können die nicht wirklich weit weg sein. Aber das erscheint mir maximal unehrenhaft, auf den Ballon zu zielen. Ja. Also das wundert mich, dass das durchgeht. Ja, ja. Naja gut, ich meine, weil der könnte, wie du schon sagst, da gehört ja gar nichts dazu. Der Erfolg gibt ihm recht. Also der andere kippt aus dem Ballon und aus, was haben wir, 600 Metern auf dem Hausdach und keine Chance. Ja, und also, vor allem der Sekundant vom anderen, der sich ja beschweren könnte, der eigene beschwert sich ja nicht, haben wir vorhin gelernt, der beschwert sich ja auch nicht mehr. Wo kein Kläger, da kein Richter. So, jetzt haben wir nur noch zwei vor uns, Leute. Es geht langsam dem Ende entgegen. Aber wir haben noch zwei schöne. Wir haben Sir Geoffrey Hudson und Charles Crofts im Jahr 1644. Geoffrey Hudson war ein Kleinwüchsiger im Dienst des Duke of Buckingham. Jedoch war die Königin Henrietta Maria von dem Kleinen so angetan, dass sie ihn an den Hof holt und ihm einen Spitznamen gibt, Lord Minimus. Das wäre ein Grund für ein Duell. Also er ist sich auch für keinen Scherz zu schade und springt dort hauptsächlich bei Partys für Charles den Ersten aus Torten. Und auch der ist so begeistert von dem Kleinen, dass er ihn sofort in seine Armee aufnimmt und zum Captain ernennt. Okay. Also der Typ ist gar nicht so unfähig, ja, aber der ist auch immer für den Spaß zu haben und er ist auch ein ziemlich stolzer Gockel. Ja. Nachdem er in einem Showkampf gegen einen Truthahn ziemlich alt aussieht, wird er von einem Kameraden aufgezogen. Und ihr wisst, was das bedeutet? Duell! Er fordert ihn zum Duell. Der Kamerad jedoch hält es für einen Scherz und taucht mit einer Wasserpistole auf. Also das ist so eine, das ist halt hier so ein bisschen der Hofnarre, ja. Und wenn der dich zum Duell fordert, ja. Dann gibt's auch diesen Spruch, wenn du mit dem so und so zum Duell kommst. Wenn du mit dem Messer zur Schießerei kommst. Ja, Messer zur Schießerei. Kurze Frage, in welchem Jahr sind wir? 1600 irgendwas. Ich finde es erstaunlich, dass es in dem Jahr schon Wasserspritzpistolen gibt. Naja, das war so. Das ist ein exzellenter Punkt. Das war so mit so elastischem Material, so Stoff, wo man das irgendwie so aufgesogen hat, glaube ich. Ja, aber trotzdem. Tatsächlich. Also, der Zwerg ist aber trotzdem so angefressen, dass er auf ein richtiges Duell besteht. Ja? Also, er möchte wirklich Pistolen und er will Pferde. Wohl wissend, dass der fette Gegner eigentlich überhaupt keine Chance hat, ihn auf dem Rücken von dem Pferd zu treffen, weil er ja klein ist und der andere ziemlich groß. Und demzufolge bleibt er bei dem Duell auch unverletzt und der andere kriegt eine Kugel in den Kopf. Hudson's Story endet aber hier noch nicht. Er wird ins Exil geschickt, weil Duellieren in Frankreich, wo das Duell stattgefunden hat, bereits verboten war. Ah. Er wird dann von Piraten gefangen genommen und als Sklave nach Nordafrika verkauft. Oi. Und nach 25 Jahren im Sklaventum, in denen er angeblich auf die doppelte Größe angewachsen war, natürlich, was ich auch spektakulär finde, wird er ausgelöst und kehrt nach England zurück. Also tatsächlich nach 25 Jahren kauft man ihn wieder frei und holt ihn nach Hause. Okay. In seiner Heimat Oakham ist heute noch ein... Wie kommt man drauf, jemanden nach 20 Jahren auszulösen? Ja, die haben da so einen General, also die sind da einmal durch und haben dann quasi alle, okay, alle Gefangenen befreit und freigekauft. Weil entweder gleich oder gar nicht, denkt also man mal erst meine mal. Frage wäre tatsächlich wesentlich rassistischer. Ist es nicht normalerweise umgekehrt, dass die Afrikaner irgendwohin verkauft werden zur Sklaverei? Ja, ja. Also, aber ich meine, so einen Kleinwüchsigen, das ist halt dann gar mal, nicht mehr brauchen. Ja, das ist halt mal was Besonderes, ja. Du musst überlegen, Kolonialzeit, dann wurden ja auch Sklaven vor Ort eingesetzt. Ja, okay. Aber die haben dann den Briten, den Niederländern, den Franzosen verkauft. Ich weiß nicht genau, wer wen. Also ich weiß auch nicht, wo in Nordafrika das jetzt genau war oder wer da gerade die Kolonie hatte. Jedenfalls wurde er da gefangen gehalten. Bemerkenswert, ja. Bemerkenswert. In seiner Heimat Oakham ist heute noch ein Bier nach ihm benannt. Hm. Ach was. Finde ich auch schön. Es gibt einen sehr lesenswerten Artikel bei Gizmodo über den Typen mit dem Titel The True Story of Sir Geoffrey Hudson, The Real Life Tyrion Lannister. Mhm. Das wollte ich auch gerade. Meine dritte Game of Thrones Anspielung wollte ich dann doch unterlassen. Ja. Und der hätte auch tatsächlich als Aufmacher für die Folge herhalten können, aber ich habe ihn etwas spät entdeckt. Ja, schade. Okay, aber. Bevor wir zu deiner, warte mal, ach nein, zwei kommen noch. Du hast eine Eins und du hast eine Null, richtig? Ja, jetzt kommt die Null. Okay, das war schon Sekunde, die Eins. Bevor sozusagen dein Top-Antwort kommt, möchte ich ein bisschen spekulieren, in welche Richtung es gehen könnte. Eine Möglichkeit, die ich mir vorstellen kann, Tiere untereinander, dass man irgendwie gesagt hat, oh, die Kuh ging so über den Weg von einem anderen Tier, das ist ja wie eine Beleidigung und hat beide irgendwie mit, keine Ahnung, Messern ausgestattet oder ähnliches. Und dann wird sie vor Gericht verurteilt. Interessanter Gedanke. Möglichkeit 2, irgendjemand fordert ein Duell gegen eine komplette Nation oder ein Land heraus, also das Land an sich. Möglichkeit 3, jemand fordert ein Duell von einem nicht bewegten Ding, wie zum Beispiel einer Statue oder ähnliches. Oder absurdes wie gegen Gott oder einen Geist. Ich fühle mich jetzt ein bisschen schlecht, weil vielleicht habe ich jetzt auch die Hoffnung ein bisschen zu sehr geschürt mit meiner Top-12-Liste, die eigentlich in keiner besonderen Reihenfolge. Also kommt jetzt einfach ein weiteres normales Beispiel. Also kommt einfach jetzt Fall 0. Ja. Und der Kunde, wir haben uns in der Jugend mal getroffen, dann haben wir uns duelliert und jetzt vertragen wir uns. Ich habe noch nicht mal die Namen von den beiden. Also wir sind 1500 irgendwas und es ist der spanische und der deutsche Stecher von der Tochter von Maximilian II. Und der gute Maxi wollte die Rivalität zwischen den Verehrern seiner Tochter aus der Welt schaffen, allerdings nicht auf die Kosten des Lebens seiner beiden Untertanen. Ja, also wobei waren es seine Untertanen, wenn das eine Spanier und das andere ein Deutscher war? Ja, wahrscheinlich, sage ich jetzt einfach mal. Ist halt so. Er wollte die nicht opfern, ja. Stattdessen schlägt er vor. Ein Wettstechen mit seiner Tochter? Nein. Dass die Hand. Wow! Was denn? Die Hand seiner Tochter sollte demjenigen gehören, der den anderen in einen Sack ringen konnte. In einen Sack bringen. Okay. Das gefällt mir aber auch sehr gut. Das Gerangel, für das sich der ganze Hofstaat versammelte, dauerte über eine Stunde, bis schließlich der Deutsche seinen südländischen Rivalen mehr oder weniger vollständig in den Sack gesteckt hatte. Und ich darf nichts Ordinäres sagen, gell? Der deutsche Baron. Doch. Der deutsche Baron wirft das Säcklein hinter sich, nimmt es also auf den Buckel und legt es vor den Füßen seiner Angehimmelten wieder ab. Die Hochzeit fand am darauffolgenden Tag statt. Hm. Und wenn sie nicht gestorben sind, naja, die sind auf jeden Fall gestorben. Das war 1500 irgendwas. Ich sag's jetzt nicht mehr, das war nämlich ein fantastisches Schlusswort tatsächlich. No, ich frag mich so ein klein bisschen, ob tatsächlich dieses Kinderlied darauf zurückgeht. Welches? Ich glaub's nicht, aber es wäre irgendwie lustig. Der Biber Butzemann? Ja. Ah. Ja, ich weiß nicht. Dieses Mal mache ich den Gag auf jeden Fall nicht. Ja. No. Und wenn ihr uns beglücken wollt, anstatt uns zu duellieren, dann könnt ihr uns eine iTunes-Bewertung hinterlassen. Darüber würden wir uns wiederum tierisch freuen. Ich meine, wir freuen uns ja immer über jegliches Engagement der Leser da draußen und Hörer da draußen. Und Hörerinnen und Leserinnen. Ja. Aber Leser bei den Podcasts. Ja, hallo, ich habe vorhin erst auf uns Beiträge gewiss. Aber Philipp freut sich auch über Duellanfragen. Bis zum nächsten Mal. Danke und tschüss. Das war A, das Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Vielen Dank.